Transparenz für die Ohren. Er ist gestartet. Dann nochmal einen schönen guten Abend. Es ist 20.01 Uhr. Ich hatte vorhin schon gesagt, Geoffrey hat sich für heute entschuldigt. Der kann nicht. Deshalb übernehme ich die Moderation. Zwar kein Widerspruch. Ich begrüße alle herzlich zur Sitzung des Teams politischer Geschäftsführer. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Protokoll wir alle gemeinsam machen und die Aufzeichnung macht Jan und ich die Moderation. Und damit ist die Sitzung eröffnet und ich denke, wenn es nichts irgendwo gibt, dann gehen wir gleich zum Tagesordnungspunkt 0. Diese organisatorische Sache, aber das ist eigentlich klar und somit könnte man eigentlich gleich eins weitergehen. Oder hat irgendjemand noch was zur Organisation? Theoretisch ja. Jetzt ist natürlich blöd, dass Geoffrey dann heute nicht da ist. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir den Berichtsteil sehr straffen und dafür eher am Ende noch eine Diskussion zu aktuellen Themen und was man vielleicht gemeinsam machen könnte machen. Aber gut, da weder heute Polgefs da sind, die sind nämlich beide noch im Urlaub, noch Geoffrey, macht von mir aus, wie ihr meint. So, sorry, kurzes technisches Problem. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Gut, ich habe von Sven nicht mehr alles mitbekommen, weil ich hatte hier einfach einen Aussetzer. Aber Sven, du warst soweit fertig, oder? Ja. Können wir dann zu Tagesordnungspunkt 1? Da gibt es keinen Widerspruch, denn fangen wir mal an. Und das wäre Michael, das EMA, gleich vorne dran, fragt deinen MdB. Michael? Michael, du solltest dich eventuell entstummen. Der scheint im Augenblick nicht da zu sein, dann stellen wir das hinten an. Ah, jetzt ist er da, gut. Ja, ja. Okay, also ich habe mal zusammengestellt die Anzahl der Antworten, die bei mir eingelaufen sind, aus 4 Bundesländern im Moment mit der Parteienverteilung, ist ja im Pad aufgeführt. Letzte Woche ist eine Antwort gekommen, mal schauen, was noch kommt, die Aktion läuft ja noch und wir sind noch in der Diskussion, was wir mit der Antwort von Michael Grosse-Böhmer machen. Ich habe das ja letzte Woche erwähnt, dass das ein interessantes Antwortschreiben war. Aber da habe ich jetzt noch nichts weiter gehört, wie es denn von der SG-Presse oder Öffentlichkeitsarbeit weiterverarbeitet werden soll. Ja, ich habe nachher wieder Energiesitzung, insofern würde ich gerne ganz kurz was zur Energiepolitik sagen, aber eigentlich, ich habe es auch eingetragen, gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir an den laufenden Projekten und Aufgaben, die ja in der Vergangenheit geschildert wurden, auch letztes Mal weiterarbeiten. Neues ist im Moment nichts dazu gekommen. Noch Fragen an mich? Können wir vielleicht die Antworten von Grosse-Böhmer und Gabriel bei der TTIP-Aktion am 18.04. einfach auslegen? Ja, das kann ich jetzt alleine nicht entscheiden. Also meine private Ansicht, ja, warum nicht? Grosse-Böhmer hat ja gesagt, es darf veröffentlicht werden. Würde ich aber dann mit vielleicht Anita und Olaf besprechen. Wie gesagt, wir überlegen, was wir machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt Presse oder einen Blogbeitrag machen wollen auf der Bundesseite. Ich hatte einen kurzen Text vorgeschlagen. Keine Ahnung. Also vielleicht nochmal nachfragen, was geplant ist und das dann vorschlagen. Okay, ja, danke. War nur so eine spontane Idee. Werde ich machen. Gut, danke. Noch Frage an Michael? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir zum nächsten Punkt, das wäre Freiheitsdörfer. Michael, möchtest du nachher noch, hast du noch was zu Bremen, wenn du weg musst, oder sollen wir jetzt mit dem Freiheitsdörfer weitermachen? Also zu Bremen kann ich nichts sagen. Ich bin ja in Bremerhaven involviert, weil wir die Flyer-Aktion machen wollen. Aber das ist weiter in Vorbereitung. Es wird an den Flyern gearbeitet. Insofern ist dann im Moment nicht viel zu erzählen. Der Michael Ebner ist heute nicht dabei, weil der das ja federführend eigentlich mit begleitet in Bremen. Ja, ihr wolltet ja in Bremerhaven und Bremen auch diese Flyer-Verteilaktionen machen. Also wie ich weiß, aus Thüringen ist da nochmal ein extra Beschluss mit Unterstützung bei den Sozialpiraten für einen Flyer von 200 Euro, soweit ich weiß, mittlerweile vom Vorstand beschlossen worden. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Dankeschön. Ich habe ja die letzten Sitzungen versucht, da ein bisschen Werbung zu machen, damit das Budget der Bremerhavener speziell nicht belastet wird, weil die Aktion ist, glaube ich, also von meiner Seite jetzt nur für Bremerhaven vorgesehen. Da gibt es ja die besondere Konstellation mit den 5%, die wir nutzen wollen. Und soweit ich mitbekommen habe, gibt es aus Rheinland-Pfalz auch einen Zuschuss und Hessen auch. Danke den Leuten. Wie gesagt, die Flyer werden vorbereitet und ja, wir würden uns freuen, wenn noch einige Leute mit nach Bremerhaven kommen, um die Flyer zu verteilen. Da gibt es ja die entsprechende Unterstützungsseite, die ist ja auch schon veröffentlicht worden. Gut, dann könnte man das noch unter Bremen vermerken. Sonst noch irgendjemand was zum Wahlkampf Bremer? Ja. Gut, hallo, Schnappi, begrüße dich auch. Wäre es möglich, da wir ja alle Geld spenden, irgendwie diese Flyer auch digital zu erhalten? Ich meine, gibt es das? Ja, ich kann da was zu sagen. Ich wollte nachher noch zu den Sozialpiraten, hätte ich noch etwas zu den Flyern gesagt. Also, es ist so, die Flyer sind in der Vorbereitung. Wir haben von den Sozialpiraten zwei Flyer erstellt, einen WGE-Flyer und einen Flyer Deine Rechte im Jobcenter, wobei dieser zweite Flyer eigentlich eine Vorvariante besaß, nämlich es gab diesen Flyer bereits von den Piraten in NRW. Wir haben diesen Flyer praktisch aufgegriffen, haben da ein bisschen gekürzt und ein bisschen ergänzt und haben das so ein bisschen noch auf den Wahlkampf in Bremen umgemünzt. Ja, ihr könnt euch diese Flyer demnächst auch downloaden. Also ich werde das nochmal bekannt geben. Wie gesagt, Michael hat schon angedeutet, die Flyer sind noch im Entwurfsstadium. Aber auf jeden Fall werden wir die Flyer fertig haben für die Aktion am 18.19. Also bei dem Deine Rechte im Jobcenter, das wird ein ganz einfacher Flyer werden, also nicht mit viel Schnickschnack, sondern da geht es einfach nur darum, dass die Leute genau wissen, welche Rechte haben sie, wenn sie ins Jobcenter gehen. Und bei dem BGE-Flyer, da haben wir ein kleines Problem. Wir wissen noch nicht, ob wir den Flyer, den wir jetzt erstellt haben, ob der schon am 18.19. fertig sein wird. Aber wir haben dafür einen Ersatzflyer, den die Sozialpiraten schon länger bereitgestellt haben. Und den werden wir auf jeden Fall am 18.19. zur Verfügung stellen, dass auf jeden Fall auch ein BGE-Flyer verteilt wird und der neue BGE-Flyer dann bei den nächsten Aktionstagen, die ja eine Woche später und 14 Tage später stattfinden, dass dieser Flyer dann noch verteilt werden. Ist damit die Frage beantwortet? Ja, fast schon zu viel. Ich hätte einfach nur eine Antwort gehabt wie ja, wir schicken euch was zu, Punkt, aus, fertig, danke. Okay, klar, danke. Gut, sonst noch Frage zum Wahlkampf Bremen oder irgendjemand, der noch was sagen kann? Natürlich auch Bremerhaven. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zum Freiheitsserver. Slash. Genau, in Zeile 66, da findet sich ein Link, um Anschluss oder nähere Informationen zur Freiheitsserver-Initiative zu erhalten. Da findet sich Konzept, Umsetzung, Bilder und ein mündliches streambares Briefing. Ansonsten, was hat sich die Woche getan? Ich habe Bernd TH vom Bufo und Paki angepinkt wegen Stellenausschreibung und Bundes-IT-Treffen. Und da ist die Rückmeldung noch ausstehend. Und ansonsten hat sich was beim Software-Bundle Stellen getan, denn da gibt es jetzt mittlerweile ein Umsetzungspad und mit der ist auch Inhalt drin. Und ja, die nächsten Schritte, die werden halt die Veröffentlichung und Verbreitung der zwei Stellenausschreibungen sein. Und nach meinen Informationen das Bundes-IT-Treffen. Und jetzt wäre halt noch Raum für Ergänzungen oder Fragen. Ja, hallo, hier ist Mr. Burns. Außerhalb von Twitter nennt man mich Kevin. Ich habe an der Umsetzung jetzt in den letzten Wochen gebastelt. Soll ich dazu was sagen? Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Ja, okay. Also in den letzten paar Wochen habe ich im Prinzip das Konzept so zusammengestellt, dass die Fäden zueinander passen. Es ist so, dass die verschiedenen Freiheitsdienste unterschiedliche Systemressourcen verbrauchen. Das ist die Grundidee, dass man die zusammenschmeißt. Das ist aber so, dass du dafür halt einfach nur Admins brauchst, die A, Linux-Admins sind und die B, auch schnell reagieren können. Also im Prinzip eine Rufbereitschaft, wie schnell reagierend werden muss, das ist jetzt nicht ganz so kritisch. Also innerhalb von 10 Minuten oder einer Stunde, das muss es nicht sein, aber das kann kein einzelner Admin im Prinzip so leisten. Das müsste eine Gruppe von 4 sein. Ich habe das Konzept so vorgesehen, dass es möglich ist, dass Organisationen einfach die Betreiber sind von einem Rudel von Freiheitsservern. Die einzelnen Spender, die sagen, ich möchte einen spenden im Wert von 20 Euro pro Monat, die kriegen Spendenquittungen, Danksagungen und noch ein paar weitere Anknüpfungspunkte, damit die Verbundenheit nicht einfach nur durch die monatlichen 20 Euro ausgedrückt wird, sondern dass diese Spender sozusagen die Patenschaft über einen Server übernehmen und Erfolgsdaten und so etwas auf Wunsch regelmäßig auch bekommen und auch ein bisschen steuern können und sagen, ich finde Tor ganz wichtig und Freenet ganz unwichtig oder so. Dieses Konzept lässt sich im Prinzip von jeder Organisation betreiben, die in der Lage ist, die Administration zu stellen und die Spenden zu vereinnahmen. Das kann ein Landesverband sein, das kann eine NGO sein, die Piratenpartei oder auch ein Unternehmen, das ist ziemlich Banane. Und diese Möglichkeit würde ich gerne so schaffen, dass viele auf dem Zug aufspringen. Ich hatte jetzt auch am Osterwochenende die Gelegenheit, im Umfeld des CCC nochmal weiter Brainstorming einzuholen und auch eine Evaluation des Konzeptes, wobei die letztere aussteht. Ansonsten, ich habe irgendwie ein Dutzend verschiedenster Leute auch durchaus gefragt und kriege durchaus relativ gute Resonanz. Es gibt da so ein paar technische Punkte, die recht wichtig sind. Gerade bei so heiklen Diensten ist es so, dass die gut abgesichert werden müssen und auch gut gegeneinander abgesichert werden müssen. Das ist bei so einer 20 Euro pro Monat VM nicht ganz so leicht. Da bleibt im Prinzip als beste Lösung erstmal so Container. Und natürlich halt einfach schon eine Administration, also von Leuten, die jetzt nicht irgendwie letztes Jahr Linux installiert haben zum ersten Mal und das glauben zu können, so, das gehört ein bisschen mehr dazu. Vielen Dank. Danke, Kevin. Noch Frage dazu? Vielleicht eine Frage von mir. Also natürlich, oder ich stehe auch gern zu weiteren Fragen bereit. Ist dieses Konzept ungefähr das, was aus der Koordinationsseite so gewünscht war? Oder gibt es jetzt da noch größere Differenzen? Oder wir hatten eigentlich gerade in eine ganz andere Richtung gedacht. Oder was willst du mit NGOs oder irgend sowas? Also ich frage nach allen Richtungen immer nach Kritik. Und die würde ich jetzt auch gern hören, wenn da jemand sagt, so, das ist total kacke oder mach's doch ein bisschen besser oder warum nicht noch Key Server drauf oder so. Wobei der Kommentar kam schon. Ach so, und ich würde selber, auch wenn ich an dem Konzept viel feile, weiterhin im Maschinenraum bleiben, koordinieren muss jemand anders, weil ich eben nicht auf einen Anruf innerhalb von einer Stunde reagiere. So, das ist einfach so. Gut, ich höre keine Wortmeldungen dazu. Kevin, ich denke, wir nehmen das mal in die nächste Sitzung nochmal mit, dass sich manche vielleicht über das Konzept und so Gedanken machen können. Ich denke, so auf die Schnelle wird jetzt gerade mit Kritik oder Verbesserungsvorschläge wird es relativ schwierig sein, weil es ist ein recht komplexes Thema. Ja, ich bin einverstanden. Ich sage nicht zu, nächste Woche hier zu sein. Könnte vielleicht passieren, das ist auch schon alles. Ansonsten, Slash, wenn du regelmäßig da bist, dann können wir in engem Kontakt bleiben. Genau, so können wir das auch handhaben. Prima, danke. Danke dir. Okay, dann danke auch für diesen Einsatz und dann noch Frage in diese Richtung. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zum nächsten Punkt. Da hat irgendjemand WDR. Fernsehsendung Interaktive Überwachungsabend am 28.05. eingetragen. Wer war das? Dann erteile ich jetzt das Wort. Das habe ich gemacht. Ich wusste auch nicht genau, wo ich das jetzt hinstecken wollte. Es sollte eigentlich mehr der Hinweis sein, dass dort dieser interaktive Überwachungsabend im WDR läuft, wo Direktschaltung zu Snowden gesenkt wird, wo es heißt, sollten wohl auch Merkel und Gabriel da irgendwelche Schaltungen mithaben. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Was ich eigentlich nur angeben wollte, ist, dass wir als Piraten einfach uns in das Thema einbringen und vielleicht uns vorher auch ein bisschen überlegen sollten, wie können wir an diesem Konzept oder wie können wir diesen Abend kapern. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt weiter vorgehen, ob wir da ein Projekt draus machen sollen oder ob es reicht, wenn ich das irgendwann nochmal über die Vorstandsliste schicke und das auch runtergebrochen wird auf die Listen, auf die, runtergebrochen wird auf die Basis, sodass sich möglichst viele Leute an diesem Abend aktiv beteiligen, weil ich denke, da könnte man auch die Piraten bekannt machen und gerade halt zum Thema Überwachung haben wir viel zu sagen. Soll also mehr eigentlich ein Hinweis sein. Nee, ich denke, das ist schon richtig hier unter Projekten. Wir sollten das wirklich, das ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit, da wirklich aktiv zu werden. Und da sollte man wirklich aktiv bleiben. Und der Gedanke, das einmal auf die Vorständeliste zu kippen, ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das als nächster Schritt, dass es eventuell auch in die Koordinatorenkonferenz eventuell auch mit reinkippen, dass wir das so weit wie möglich und so große Reichweite wie möglich erreichen. Und ich würde sagen, wir lassen es im Augenblick hier im Team Folge F auch wirklich hier unter den Punkt Projekte, weil das ist eigentlich ein Projekt, das man wirklich unterstützen kann. Dann habe ich hier Wortmeldung von Thomas. Ja, also die Geschichte läuft ja seit gestern über Twitter rauf und runter. Ich habe mir dann mal Spaß gemacht, als irgendwo die @WDR auftauchte, zu schreiben, na, dann sollte man sich vielleicht mal die Leute heranholen, die von dem Thema Ahnung haben. Habe natürlich keine Antwort von WDR bekommen, aber vielleicht ist das eine Idee, dass man verstärkt von Seiten der Partei oder auch von Dritten dann den WDR darauf hinweist, dass er sich halt nicht nur Gabriel und Frau Merkel holen soll, sondern vielleicht auch Vertreter von unserer Partei. Wir haben da ja im Landtag durchaus den einen oder anderen in Nordrhein-Westfalen sitzen. Ja, und ich erinnere daran, die kommen noch später. Wir haben ja auch in dem Bereich auch Themenbeauftragte. Unter anderem auch das. Okay, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Und wie gesagt, ich gucke mir das Konzept auch nochmal genauer an, was dahinter steht. Vielleicht können wir in 14 Tagen oder so eine kleine Roadmap machen, was machbar ist. Und was wir auch als Piraten da machen können. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann käme das nächste Projekt, SG Presse Bund. Ich glaube, das ist Liegedieter, bist du? Ja, danke. Hier nochmal der Hinweis, denn es gibt eine Deadline, das ist kommenden Freitag, 10. April, 12 Uhr, für die Anmeldung zur Weimarer Pressetagung. Sie ist am 25. und 26. April in der Jugendherberge Weimar und besprochen wird und koordiniert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Social Media Management der Piratenpartei, das auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. Wir fangen jetzt an, darauf schon mal uns vorzubereiten, denn gute Vorbereitung ist die halbe Miete, kann man faktisch so sagen. Wer sich noch nicht eingetragen hat, aber daran teilnehmen möchte. Wir haben ein Kontingent von 40 Betten. Das ist noch nicht ausgeschöpft, weil viele entweder woanders übernachten möchten oder aber bei Freunden unterkommen im Großraum Weimar. Wer also hinkommen möchte, der hat auch noch die Möglichkeit, in der Jugendherberge untergebracht zu werden. Ich habe in das Pad hier bei den PolGFs mal den Link reingesetzt zu dem Pad, wo man sich anmelden kann. Und nochmal der Hinweis, es ist also die Deadline für Freitag, 10. April gesetzt. Das muss ich auch so machen, denn es gibt eine Meldefrist, die mir gesetzt ist, wo ich der Jugendherberge mitteilen muss, wie viele Betten tatsächlich belegt werden. Darum also diese Fristsetzung. Und an der Stelle noch eine Bitte, tragt es doch auch euren Landesvorständen vor. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem Landesvorsitzenden, ob er denn auch daran teilnehmen könne. Er hätte jetzt erst davon gehört. Wie ihr den Protokollen entnehmen könnt, sprechen wir eigentlich schon seit einem Monat von dieser Pressetagung, die aus meiner Sicht recht wichtig ist. Es ist schon kurios, wenn der 1V eines Landesverbandes heute erst davon hört oder mir das Signal gibt, er kommt vorbei. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Fragen dazu gibt, stellt sie doch einfach. Also ich sehe im Augenblick keine Wortmeldung. Olaf, vielleicht eine Anregung nochmal, wenn es die Deadline zur Anmeldung ist und die auf die Landesverbandsvorständeliste vielleicht jeweils von jedem Landesverband nochmal eine kurze Info mit Hinweis auf das Pad, dann könntet ihr euch sagen, es ist nicht angekommen. Also ist ja kurios, wenn ein Landesvorsitzender von irgendeinem Landesverband das bisher nicht mitbekommen hat. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Die Fraktionspresseleute sind ja auch eingeladen, kommen auch. Schleswig-Holstein hat das Initialreferat am Sonntagvormittag. Da wird es um Pressearbeit der Fraktionen gehen. Also bitte, wenn ihr kommen könnt, tragt euch ins Pad ein. Auf jeden Fall, ob ihr nun übernachten könnt, wollt oder nicht wollt. Das ist wichtig, damit ich auch planen kann und wir im größeren Rahmen wissen, wie viele Leute zum Beispiel für den Seminarraum vorgesehen sind wegen der Bestuhlung. Herzlichen Dank. Ja, auch dir danke, Olaf, auch für den Einsatz. Ich weiß, es ist immer viel Vorbereitung, viel Kampf, so ein Event vorzubereiten. Noch Frage an Olaf in diese Richtung? Ja, ich hätte noch eine Frage. Wie sieht's denn aus mit Landesverbänden? Wo müsste man denn nochmal anklopfen, dass die sich vielleicht nochmal überlegen sollten, vielleicht doch zu kommen? Tja, also Berlin lässt einfach nicht von sich hören. Entweder, ja, ich will nicht spekulieren, warum. Vielleicht kann man da nochmal anklopfen. Und ansonsten alle vertreten? Naja, wirklich genügend haben. Also Nordrhein-Westfalen ist da, Bayern ist da, Baden-Württemberg ist da, Saarland müsste kommen. Allerdings die Fraktionspressesprecherin hat mir heute gesagt, dass sie nicht kommen kann, aber das nächste Mal dabei sein wird. Schau einfach mal ins Pad, du wirst sehen, die Zahl ist voll, aber es übernachten nicht alle. Das heißt also, ich habe eigentlich noch Betten frei. Die Zahl ist ja auch etwas höher als 40 Teilnehmende. Also es können mehr in den Seminarraum und mit an der Pressetagung teilnehmen, als eben Betten da sind. Aber ich muss irgendwo eine Linie ziehen und das ist die ist nun mal bei 40 Betten, weil die Jugendherberge auch nicht mehr hergibt. Heißt das, wir haben das gesamte Ding dann gekabelt? Nein, ich habe mit Frau Keller gesprochen. Da sind noch ein paar Schlafplätze übrig, also für andere Leute, die wohl früher schon gebucht hatten. Aber wir haben eben dieses Kontingent genommen und ich habe mich dann daran gehalten. Das ist über die Bundesgeschäftsstelle gelaufen und ich habe das übernommen und habe auch nicht gesehen, dass wir jetzt mehr Betten brauchen. Zumal mir also bedeutet wurde von wichtigen Referenten, dass sie gerne woanders übernachten können. Also der kleine Hinweis, es gibt ein paar Schnarcher und die möchten also möchten es anderen nicht antun, ihnen die Nachtruhe zu rauben und solche Sachen. Ich denke, so konkrete Geschichten, wo man sich dann Freitagabend gegebenenfalls und so, das bereden wir die Woche davor, ne? Richtig, richtig. Also Anreise ist ab Freitag, Moment, das ist der 24. müsste das sein, Moment. Ja, 24.04. ab 16 Uhr werden Astrid, Sem und ich dort sein, um sozusagen die Akkreditierungen vorzunehmen. Und ab dann ist eigentlich schon fröhliches Eintreffen angesagt. Wir werden sicherlich irgendwo dann hingehen, wenn wir nicht in der Jugendherberge gemeinsam bleiben wollen und dann die ersten Sachen besprechen. Nochmal, es ist zwar als Weimarer Pressetagung tituliert, aber es geht tatsächlich um das Standing der Piratenpartei Deutschland. Insofern halte ich es aus meiner Sicht für wirklich wichtig, dass wir irgendwo sehen, dass wir daran teilnehmen. Wir werden auch vieles protokollieren. Wir werden es mitschneiden, die Vorträge insbesondere. Es geht darum, die Schnittstellen zu identifizieren, wo es hakt, wo Probleme sind und die Probleme dann auch wirklich zu lösen. Wenn es mit Personen zusammenhängt, dann werden wir darüber sprechen. Also es muss jetzt wirklich geredet werden über das, was wir vorhaben. Danke. Ja. Danke, Olaf. Noch Frage an Olaf? Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Dann würden wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Top 2, Pol-GEF-Berichte. Wie ich sehe, also Christoph und Aubern sind nicht da, also fällt im Augenblick die Bundespol-GEFs aus und dann würden wir zu Baden-Württemberg kommen. Baden-Württemberg, jemand da? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann, Olaf, bist du wieder dran, Bayern. Ja, danke. Wir haben Ostern gehabt, aber trotzdem, der Bayerische Landesvorstand hat einiges an Formalfu zu lösen. Wir haben einen Haushaltsplan aufgestellt und wir haben das auch kommuniziert in die Bezirke, in die KVs hinein. Da gibt es Fragen, Antworten und dergleichen mehr. Darüber hinaus haben wir natürlich auch politisch einiges vor. Wir hatten ja, das mögt ihr mitbekommen haben, eine Klausurtagung der Bezirksvorstände. Die ist am 28. und 29. März gewesen in Kipfenberg. Der Ort wird euch langsam geläufig sein, weil wir des Öfteren dort tagen, auch als Landesvorstand. Das war eine zweitägige Tagung und unter anderem war eines der Ergebnisse, dass wir mit den Bezirken zusammen, also der Landesvorstand Bayern, mit den sieben bayerischen Bezirken, Bezirksvorständen, eine Kampagne jetzt mal probieren wollen, und zwar nach der Regel aufgestellt. Das ist also keine Aktion, kein Schnellschuss, sondern geplant mit einem Ergebnis, mit Meilensteinen und Rückkopplungen, wie wir gearbeitet haben, ob wir wirklich das Ergebnis bekommen haben, das wir haben wollten. Wir hatten dazu gestern Abend eine erste Mumble-Sitzung und haben erstmal besprochen, was wir denn machen könnten, wie so eine Kampagne denn auszusehen habe. Das Pad werde ich gleich noch nachtragen. Festzuhalten ist, wir nennen diese Kampagne zunächst einmal 1 Gigabit für alle. Für alle ist im konkreten Fall dann zu ersetzen, zum Beispiel durch den Gemeindenamen oder den Stadtnamen, denn wir machen diese Kampagne mit den Mandatsträgern, mit den bayerischen Mandatsträgern zusammen, jedenfalls die mitmachen können, die Ressourcen auch haben. Wenn sie die Ressourcen nicht haben, dann versuchen wir sie so weit zu unterstützen, dass sie mitmachen können. Ihr merkt schon, es geht um Breitbandausbau. Im Pad steht dann das Detail, also stehen die Details. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht darüber aufzuklären, was Breitbandausbau bedeutet. Die Kampagne wird so aussehen, dass wir sie zunächst bis Oktober, November taxiert haben. Das heißt, wir gehen in die Sommerpause hinein, werden dann nach der Sommerpause sehen, welche Sitzungen in den Gemeinde- oder Stadträten laufen und ob unser Projekt, unsere Kampagne 1 Gigabit für die Gemeinde X zum Beispiel durchführbar ist. Das also als grober Rahmen mal. Als weiteres haben wir natürlich vor, auch dann im November einen Kongress zu machen zur Netzpolitik, konkret zur Digitalpolitik, und drei Panels haben wir da ja, das hatte ich bereits schon vor 2 Wochen mal angekündigt, nämlich Netzpolitik, digitale Bürgerbeteiligung und digitale Wirtschaft. Wir hatten inzwischen kein weiteres Mumble, weil wir auch andere Sachen noch vorbereitet haben, aber es ist immer noch der Fall, dass wir für Industrie 4.0 Referenten suchen, bundesweit. Das Ganze ist in Deutsch gehalten, anders als die Sicherheitskonferenz Anfang des Jahres, die auch in München stattgefunden hat. Es können also Referenten aus dem ganzen Bund angeworben werden, gefragt werden. Das machen wir derzeit. Was haben wir noch? Das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz, aber das müsste eigentlich schon eine alte Schallplatte für euch sein. Als Ausblick, wir haben am Samstag einen Strategie-Workshop, das ist das dritte Real-Life-Treffen. Strategie-Workshop, das heißt, wir überlegen uns, wo stehen wir, wo wollen wir hin, und da wird es eine Vorbereitung auf den Bundesparteitag 15.1 geben. Dann am Sonntag auch noch einen gemeinsamen großen Stammtisch, das ist wahrscheinlich bundesweit ein Unikum. Da treffen sich nämlich die Piraten aus Altötting, Berchtesgadener Land, Erding, Mühldorf am Inn, Rosenheim, Traunstein und Ebersberg und aus dem KV München, also sehr groß, und besprechen die Vernetzung und welche Themen anstehen. Beispielsweise eben eine Kampagne, 1 Gigabit für alle. So, jetzt habe ich lange genug gesprochen. Fragen bitte jetzt. Ja, hat jemand Frage an Olaf? Olaf, du hast ja alle schwindig geredet. Keiner hat Frage. Danke. Ich danke dir, Olaf. Und dann würden wir weitergehen zum nächsten Landesverband. Das wäre Berlin. Jemand aus Berlin da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Brandenburg. Auch nicht Bremen. Auch nicht Hamburg. Dann Hessen. Schnappi, dein Auftritt. Ja, guten Abend. Steht eigentlich im Wiki, im Pad, meinte ich. Ja, also nicht viel zu berichten in Bayern. Wir haben viel zu tun. Irgendwie, irgendwas steht drin. Danke dir. Irgendwelche Fragen an Hessen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Alle noch ostermüde. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ziemlich müde von Ostern, deswegen sorry für heute. Irgendwie schlechte Laune und so. Also. Dann sei doch froh, Schnappi, dass keine Frage kommt. Mecklenburg-Vorpommern, auch keiner da. Und dann kommen wir zu Niedersachsen. Thomas, der heute gut verständlich ist. Ja, ich hoffe, das geht allen so, dass sie mich gut verstehen können. Ich sitze auch in der Landesgeschäftsstelle. Hier ist das Internet wohl ein bisschen besser als bei mir zu Hause. Nun gut. Neue Briefe sind nicht angekommen, sonst hätte Michael sicherlich schon davon berichtet. Nichtsdestotrotz, 18.04. haben wir jetzt doch etwas breiter aufgestellt in Niedersachsen auf dem Plan, dass wir zumindest also hier in Hannover als auch bei Michael vor Ort im Norden etwas auf die Beine stellen werden, zusammen mit ATTAC und diversen anderen Organisationen. Braunschweig ist heute Abend in der Klärung. Ich dachte, ich bekomme noch einen entsprechenden Hinweis heute vor dieser Sitzung. Ist nicht geschehen. Ja, dann ist die Fusionitis unterwegs. Wir haben hier ganz extrem das Problem, dass viele Kreisverbände eigentlich kaum noch genug Mitglieder haben, um einen Vorstand zu stellen, jedenfalls aktive Mitglieder. Und das führt nun beispielsweise dazu, dass zwei relativ ohnehin schon große Landkreise wie Nienburg und Schaumburg miteinander fusionieren und auch Celle und der Heidekreis, der sich dann wiederum auch auch einige Quadratkilometer dann Fläche hat. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir werden am Wochenende 24., 25., 26.04. mal unser zweites Barcamp für dieses Jahr abhalten. Dabei soll es sowohl um Kommunalpolitik wie auch um Landespolitik gehen. Also da steht Programmentwicklung im Vordergrund. Leider haben sich da bisher noch nicht so ganz viele Leute für angemeldet. Mal schauen, wie das wird. Ich meine, so Südseetherme und die Aussicht auf Abende unter Palmen sollte eigentlich den einen oder anderen doch dazu bringen, noch zuzusagen. Ja, dann hatten wir hier eine kleine interne Diskussion zum Thema Newsletter-Versand. Denn wir sind darauf hingewiesen worden, dass auf dem Verwaltungstreffen wohl darauf hingewiesen sein soll, dass man tatsächlich nur Mails, reine Informationsmails, tatsächlich nur an die Menschen schicken darf, die im CRM entsprechend einen Vermerk haben, dass sie auch Informationen empfangen wollen. Ja, ein halbes Jahr lang haben wir jetzt den Newsletter an alle Mitglieder in Niedersachsen versandt, obwohl nur rund 300 auch tatsächlich den entsprechenden CRM-Vermerk haben, wobei man sich fragen muss, inwieweit der tatsächlich immer zutreffend ist. Das hat mich dazu veranlasst, dann am, ich glaube, es war Sonntagabend, ja, auf der internen Twitter-Kopo-Liste mal rumzufragen, wie das anderweitig gehandhabt wird. Und die Frage gebe ich dann heute mal in die Runde weiter. Denn es ist ja schön, wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, sie wollen auf jeden Fall den Newsletter bekommen. Es wäre aber noch viel schöner, wenn man ihn tatsächlich allen zusenden könnte. Wir sind jetzt erstmal auf die Idee gekommen, okay, wir schicken die aktuelle Ausgabe, die ich auch verlinkt habe, weil auch der eine oder andere wissen wollte, was so der Content unseres Newsletters ist, den tatsächlich nur an die zu verschicken, die auch die entsprechende Vermerk haben und alle und überhaupt alle nochmal ganz kurz anzuschreiben und zu sagen, hier ist der Token, mit dem ihr dann quasi über das Instrument Lime Survey sagen könnt, was ihr tatsächlich außerhalb der offiziellen Schreiben der Partei in Form von Einladung oder Ähnlichem erhalten wollt. Soll tatsächlich schon die eine oder andere Rückmeldung gegeben haben in der Mitgliederversammlung. Aber wie gesagt, jetzt zum Hauptanliegen. Überall dort, wo Newsletter versandt werden, wie haltet ihr das da eigentlich? Schickt ihr den an alle und wie rechtfertigt ihr das dann vor dem Datenschutzhintergrund? Beziehungsweise schickt ihr den tatsächlich nur an diejenigen, die in CRM als empfangswillig hinterlegt sind? Und jetzt darf geantwortet werden. Ich protokolliere das dann auch mit. Hallo, dann fange ich mal an. So, Sven und Christian, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, wir haben den an alle geschickt und dann unten drunter halt geschrieben, willst du diesen Newsletter nicht mehr haben, dann gib ein kurzes Feedback. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Okay, danke. Ich glaube, beim ersten haben wir das nochmal hervorgehoben und auch in der Einleitung darauf hingewiesen, dass das jetzt neu ist und auch oben schon darauf hingewiesen, wie man sich denn wieder abmeldet, und haben das aber an alle Mitglieder geschickt, weil Informationen zu Parteitätigkeiten sind ja auch mal erlaubt. Letztlich ist das, kann man das natürlich andersrum machen, das Verfahren wäre natürlich schöner, aber ja, wir haben es halt so rumgemacht. In Rheinland-Pfalz haben wir einen Newsletter, der wird aber über eine Liste verschickt. Das heißt, nur wer sich auf dieser Liste angemeldet hat, bekommt auch den Newsletter. Auf dem letzten Treffen, letzte Woche der Öffentlichkeitsarbeit, haben wir aber diese Situation auch nicht als gut bezeichnet, sondern wenn man andere, zum Beispiel NGOs sieht, die schicken an jeden immer wieder die Information. Und ich denke, Leute, das ist aber meine persönliche Meinung, Leute, die einer Partei beigetreten sind, sollten auch Informationen über diese Partei erhalten. Ja, für Bayern kann ich sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal einen Newsletter tatsächlich verschickt haben. Ich weiß es aus meinen Zeiten, als ich noch im Bezirksvorstand von Oberbayern war, dass es eine große Diskussion gegeben hat, wie wir den tatsächlich verschicken, damit wir erstens nicht als Spammer dastehen und zweitens auch wirklich die Leute erreichen, die es haben wollen und es lesen. Ich meine, wir hätten uns im 8., wir sind jetzt im 9. Landesvorstand für Bayern, im 8. Vorstand darauf verständigt, dass wir das alles über unsere Website bzw. unseren Blog laufen lassen. Das würde nämlich das Problem dann auch lösen, dass wir die Leute nicht extra bemühen müssen, dass sie eventuell, wenn sie es schon bekommen, nicht abbestellen müssen, wenn sie es nicht mehr erhalten wollen, und dass diejenigen, die vielleicht die Partei verlassen, dann auch nicht nachträglich noch zugespammt werden und dann bitterböse Briefe schreiben, warum sie denn immer noch Newsletter von uns erhalten. Ich meine, wir hätten das so geregelt, weil ich nämlich tatsächlich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, mich nicht mehr daran erinnern kann, wann Marion, die zuletzt dafür zuständig ist oder war, mal einen Newsletter noch erstellt hat. Wir haben das also, wie gesagt, elegant über unsere Website und unseren Blog gelöst. Für Hessen sehe ich das ähnlich wie Rheinland-Pfalz und Bayern und Wir machen es, wir haben uns anfangs, haben wir an alle Mitglieder eine Mail geschickt und auf der Website auch. Also die Newsletter, die wir auf der Website verschicken, verschicken wir auch per Mitgliederversand, wenn der Inhalt mitgliederrelevant wäre oder ist. Oder auch andersrum, wir verschicken Mitgliedermails nur erstmal mitgliederintern und veröffentlichen sie dann gegebenenfalls online auf der Website. Und die zwei, drei Leute, die immer wieder sagen, ich möchte keine Mail erhalten, da sagen wir, naja, sorry, aber ihr seid bei der Piratenpartei, einer Partei, die sehr viel digital macht, und ihr bekommt sicher 100 mehr E-Mails, die ihr als Spam einordnet, als vom Landesverband oder als Newsletter. Und so oft verschicken wir den gar nicht, merke ich gerade. Eigentlich hatten wir vor, ein bis zweimal im Monat was zu verschicken, jetzt ist schon länger her. Und ähnlich wie in Bayern haben wir einmal nachgefragt, möchtest du dich austragen, eintragen? Dann gab es vielleicht so 20 Leute, die gesagt haben, nee, ich bin ja gar nicht mehr Pirat. Da haben wir auch erstmal festgestellt, wie weit die Mitgliederverwaltung aktuell ist. Ansonsten eher positives Echo. Nur bei der Mitgestaltung oder Erstellung der Inhalte hapert's. Möchten ein großes Lob an Thomas aussprechen für die Anstoßung dieser Diskussion. Die Inhalte, die Thomas rumgeschickt hat an uns Polgefs, fand ich super genial. Fände das genial, wenn das weiter über den Bund auch laufen könnte, weil das haben uns andere NGOs wie Attac oder Compact oder Amnesty echt voraus, das mit Newsletter-Marketing quasi. Also verstehe ich das richtig. Eine Datenschutzproblematik habt ihr eigentlich nie gesehen, wenn es um den Versand an alle ging? Doch, Thomas, ich habe das abgewartet, bis jetzt die anderen Landesverbände sich gemeldet haben, weil mir hat in Thüringen, wenn ihr erinnert euch, das aber schon 2 Jahre zurück, irgendwann das Problem, haben das irgendwann überprüft. Eins der Probleme ist dabei, dass auf dem Anmeldeformular beziehungsweise auf der Anmeldung zur Piratenpartei, also beim Parteibeitritt, ne, es nicht unter einem Sage nicht das Feld gibt, ich möchte keine solche Mails, ne, sondern nur das Feld, ich möchte solche Mails. Das ist also eine Art Opt-in, Opt-out-Problem, ne, und das konnte nicht sauber gelöst werden. Deshalb sind mir hergegangen und haben extra nochmal jetzt auch teilweise auf manche Anmeldeformulare in Thüringen das so eingetragen, dass die extra nochmal zustimmen müssen, wenn sie unser Formular verwenden, das etwas abweichend ist, dass man genau weiß, dass sie eben diese, also als Opt-in, dass sie diese Meldungen kriegen wollen. Wenn die dem nicht zugestimmt hat, ist das doch ein rechtliches Problem. Das haben wir damals in Thüringen prüfen lassen durch jemand, ne? Und es könnte ein Problem geben, wenn jemand solche Mails kriegt, die er nicht will, ne? Weil er nicht dezidiert zugestimmt hat. Deshalb ist eigentlich die saubere Lösung wirklich nur die, die im Sage, ich will so eine Mail haben, markiert sind, auch an die nur diese Mails zu schicken. Okay, danke allerseits. Ihr wäre vielleicht mal, und es wäre vielleicht an Christus oder sonst irgendjemand mal der Auftrag, eventuell tatsächlich des Parteibeitrittsformular dementsprechend abzuändern und mal nachzuschauen bei der IT, inwieweit das in Sage noch möglich ist, dieses Feld einfach, dieses Optionsfeld zu verändern. Ja, wobei ja da noch insgesamt dazu kommt, dass wenn man dann seinen Token aufruft, man auf eine Seite kommt, wo man 3 verschiedene Arten von Informationen bestellen oder abbestellen kann und das ist nirgendwo im Sage oder CRM vermerkt, wofür man sich denn tatsächlich entschieden hat. Da steht dann nur Newsletter drüber. Also da bin ich voll deiner Meinung, sollte dringendst überarbeitet werden. Den Token, den haben wir natürlich auch immer drunter gesetzt. Offensichtlich haben nicht immer alle Leute bis nach ganz unten gelesen. Die Problematik ist hier eigentlich auch erst evident geworden, als, ja, wie gesagt, beim Verwaltungstreffen wohl darauf hingewiesen wurde und dann im Zusammenhang mit dem Versand der März-Ausgabe es tatsächlich dann 4 Rückmeldungen gab, dazu noch 3 von Nichtzahlern. Ja, deshalb haben wir uns hier halt so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ich bin auch der Meinung, da sollte generell was überarbeitet werden und möglichst eine bundeseinheitliche Lösung geschaffen werden. Ja, einfach mal gerade irgendjemand hat das Protokoll geschrieben, einfach vielleicht mal drin zu merken, dass an der Bundesgensec, also an Hirmi, beziehungsweise in die Richtung, weil das fällt eigentlich in den Aufgabebereich, denke ich. Hallo, hier Kevin, darf ich nochmal was dazu sagen? Ja, klar. Gut, ich bin auch ein Empfänger des NDS-Newsletters. Ich würde durchaus sehr empfehlen, bei Texten, die länger als 10 Zeilen sind, mit TLDR zu arbeiten. Für die Leute, die ersten 4 Zeilen lesen und dann wegklicken. Das mache ich übrigens selber so. Ne? Ich lese die ersten 4 Zeilen und denke mir dann, gut oder nicht. Generell die Formulierungen wirklich kurz zu halten. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt viel Gelaber war in den Texten, die jetzt bisher kamen oder so, aber die Hälfte der Worte hätte denselben Inhalt transportieren können. Danke. Danke, Kevin. Noch Anregungen oder Fragen zu dem Thema? Ich denke, das ist eigentlich relativ wichtig. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich hätte noch eine Frage. Welche Landesverbände haben denn schon Spendenaufrufe über diese Newsletter versendet? Gab Erfahrungen mit? Ja, wir in Hessen. Allerdings haben wir nicht danach prüfen können, wie weit... Also wir haben gesehen, dass vereinzelt mehr Spenden eingegangen sind. Aber wir haben jetzt nicht so gesehen wie bei Kapak, dass die plötzlich 40.000 Euro mehr drin hatten. Aber wir haben halt mehr gemerkt, dass Leute sich an uns Vorstand gewendet haben, ich möchte für den Zweck doch was spenden. Also es hat durchaus Sinn, da was zu machen. Wäre wieder ein Punkt für die Campaigning-Arbeit im Bund. Ja, also da mehr zu zeigen, hier mit Spenden von piratenpartei.de, das, was wir über Social Media versuchen, da noch mehr drauf Druck zu machen. Also guter Einwand von dir, danke. Wenn ihr da schon was habt und schon Erfahrungen gemacht habt, gibt es denn die Mails oder die Mail, die ihr verwendet habt zum Spenden einsammeln schon irgendwo, und könnte man die auf irgendeinem Weg den anderen Landesverbänden so als Blaupause zur Verfügung stellen? Ja, im Grunde ist es nicht weiter als ein Text mit für folgende Aktion XYZ haben wir vom Landesverband diesen Beschluss gefasst, finanziell. Wenn du gerne möchtest, kannst du dazu spenden mit dem Stichwort XYZ. Oder was ich für den Frankfurter Newsletter früher verwendet habe, war den Spendentext, der auf der Webseite draufsteht, für weitere Spenden. Benutze dieses Stichwort oder für eine Aktion gezielt das Stichwort einzugeben. Also im Grunde das, was überall verwendet wird. Also ich habe mich da auch an Compact den Newsletter von denen einfach kopiert. Wäre cool, wenn halt eben sowas jetzt auch in anderen Landesverbänden übernommen werden könnte aus Hessen. Also wenn du da was vorbereiten kannst, was wir dann so als Grundlagenbaukasten für die anderen verwenden könnten, wäre super. Der Text von Thomas in dem Pad, den er mal in den Polgas geschickt hat, den fand ich viel schöner. Also wo er die Niedersachsen um Spenden gebeten hat. Den fand ich schöner als unseren. Also meiner war immer echt nur sporadisch auf 4 Zeilen. Und ja, also ich kann nur sagen, das, den kopiere ich mit dem Text. Aber wäre cool, wenn man das irgendwie generell mal so ansprechen. Gut. Na, müsste man, glaube ich, mal mit den Vorständen reden, also mit den Schatzmeistern, dass man das an irgendeiner Stelle so Sachen gesammelt zur Verfügung stellt. Gut. Schreibt gleich Mail an unsere Schatzmeister deswegen. Genau. Noch Anregungen und Fragen zu dem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Noch eins, Thomas. Irgendjemand hat nur unter Zeile 153 21. April Abendveranstaltung im Norden eingetragen. Das war noch nicht angesprochen. Möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich einfach das durchlesen? Ja, das dürfte Michael sein. Ja, ich habe das kurz ergänzt. Möchtest du noch was dazu sagen, Michael, oder können wir zum nächsten gehen? Nee, wir können weitergehen. Gut, dankeschön. Dann wäre jetzt Nordrhein-Westfalen dran. Manfred Schramm scheint nicht anwesend zu sein, dann Rheinland-Pfalz. Dann nochmal guten Abend. Ja, bei uns, man kann es eigentlich lesen auch, wozu kurz noch mal was zu sagen kann, ist, wir haben zum 18.04. noch eine TTIP-Aktion über Frag den Staat geplant. Da geht es um die sogenannte Unterrichtungspflicht der Kommunen. Das heißt, man kann jede Kommune anfragen. Wir entwickeln da gerade Fragen vor diesem Hintergrund der, wie wir die Kommunen fragen, wie sie TTIP sehen, weil TTIP ja auch einschneidet in die kommunale Selbstverwaltung stellenweise. Und Kommunen sind, das ist von Land zu Land aber unterschiedlich, sind verpflichtet, eigentlich ihre Bürger im Vorfeld zu, ja, sie müssen also zu unterrichten, wenn bei ihnen andere Sachen auftreten, wenn ihre, wenn sie zum Beispiel jetzt Ausschreibungen europaweit oder vielleicht sogar dann weltweit machen müssen zu Themen. Das sind alles Dinge, wo sie eigentlich dem Bürger vorher das mitteilen müssen. Wenigstens also in Nordrhein-Westfalen, die haben einen ganz interessanten Gesetz, eine ganz interessante Gesetzgebung darüber. In Rheinland-Pfalz haben wir in der Gemeindeordnung, in der Landkreisordnung auch Gesetze drüber. Und das ist einfach unter dem Aspekt des Briefes, des Infobriefes, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zu sehen, wo sie damals gesagt haben, dass die Kommunen sich eigentlich raushalten sollen. Eigentlich muss genau das Gegenteil geschehen. Und da sind wir jetzt gerade dran, 3 oder 4 Fragen zu stellen. Und diese 3 oder 4 Fragen sollen dann in nächste abgeschickt werden, einfach so als Ergänzung zum 18.04. Ja, alles andere kann man eigentlich lesen. Bei uns läuft eigentlich der Wahlkampf. Was ich heute gemacht habe, ich habe mal alle Vorstände angeschrieben, die 2016 Wahlkampf haben, weil ich einfach denke, dass wir als Gesamtpartei auftreten müssen und uns auch auf das Superwahljahr 2017 vorbereiten sollten und schon eine große Resonanz sogar zurückgekommen von diesen Ländern, die ich angeschrieben habe. Übrigens auch aus Berlin, wollte ich mal sagen, weil ich wichtig finde, dass wir die da auf jeden Fall, dass die mit ins Boot kommen und mal sehen, was daraus wird. Gut, dankeschön. Noch Frage an Rheinland-Pfalz? Wen genau hast du in Niedersachsen angeschrieben? Den Vorstand Niedersachsen? Was habt ihr denn für eine Wahl? Keine Landtagswahl 2016? Nee, Kommunalwahl haben wir 2016. Landtagswahl haben wir wahrscheinlich am 1. Januar-Wochenende 2018. Deswegen, also ich habe auch Hessen nicht angeschrieben. Es geht jetzt eigentlich mal um die Landtagswahlen und noch nicht um die Kommunalwahlen. Wobei natürlich zu überlegen wäre, ob man die Kommunalwahlen vielleicht auch mit einem bundesweiten Plakat oder so mitbestücken kann. Ich kann mal nachgucken, wer da noch hat. Die kriegen dann noch eine Mail von mir nachträglich. Okay, danke. Die Aktion Frag den Staat finde ich spannend. ATTAC hat im letzten Jahr eine Aktion gemacht, 1000 Kommunen TTIP frei. Seid ihr darüber informiert, was da gelaufen ist? Seid ihr mit ATTAC in Kontakt? Weil den Ansatz, den ihr da habt, könnte man ja eventuell mit ATTAC auch vorantreiben. Ich fände es schade, wenn diese Aktion sich jetzt nur auf den 18.04. bezieht. Wir haben ja mehr als 400 kommunale Mandatsträger und wir haben in den Kommunen in der Regel ja immer die Möglichkeit, über eine Bürgerfrage auch direkt in den Ratsversammlungen Fragen zu stellen, unter Umständen auch Resolutionen einzubringen. Wir haben das in Norden auch gemacht, weil wir hier kein Mandat im Rat haben. Also ich fände es eigentlich schön, wenn man diese Aktion weiterfasst in den nächsten Monaten. Das war eigentlich auch die Idee. Ich hätte das auch weiter verbreitet. Wir haben das aber erst letzte Woche relativ kurzfristig angefangen und sind gerade an den Fragen. Ja, sobald die soweit sind, dass wir die, werde ich die natürlich veröffentlichen und dann steht es frei, ob die von den Piraten, die in den kommunale Mandate haben, weitergegeben werden. Was bei uns aber auch wichtig war in Rheinland-Pfalz, wir haben dort 11 Stück. Was uns aber auch wichtig war, ist, dass das über Frag den Staat in andere Kommunen gebracht wird. Und Frag den Staat hat halt den Vorteil, dass die Kommunen verpflichtet sind zu antworten. Ja, es sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall bundesweit gemacht werden. Und die Frage wäre nochmal, wollt ihr mit ATTAC unter Umständen Kontakt aufnehmen in Frankfurt und mal reden, ob man nicht gemeinsam da eine Aktion macht? Ich weiß es nicht. Da sind wir relativ gespalten, weil es zum Beispiel auch von ATTAC Aktionen gibt, wo sie die Piraten nicht unbedingt beihaben wollen. Ich finde, wir sollten auch oft ein bisschen alleine mittlerweile oder Alleinstellungsmerkmale wieder machen. Wir arbeiten aber am 18.04. mit ATTAC zusammen bei Infoständen und solchen Sachen und werden das dann mit denen vor Ort vielleicht auch mal abklären. Wie sinnvoll ist das, wenn man das zum Beispiel im Landtag Nordrhein-Westfalen mit einer kleinen Anfrage an die Landesregierung begleitet? Wie sie denn zu dem Thema steht? Du hattest ja das nordrhein-westfälische Gesetz erwähnt. Und da ist ja diese Diskrepanz zwischen dem, was der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages verkündet hat und dem, was dann aus diesem Informationsfreiheitsgesetz oder was das ist, hervorgeht. Da könnte man ja auch mal die Landesregierung vielleicht zu einer kleinen Antwort oder Stellungnahme zu dem Thema bringen, durch eine kleine Anfrage. Ja, das ist aber ein Problem. Das wollte ich auch dem Michael nochmal sagen. Die Gesetzgebung in der Gemeindeordnung und in den Landkreisordnungen sind von Land zu Land verschieden. Das heißt, in diesen, wir machen so eine Vorbemerkung zu den vier Fragen oder drei Fragen, wir wissen es noch nicht genau. Und die müssten auf die Länder angepasst werden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das für den Landtag passt. Weil eigentlich müssen die, haben die Kommunen diese Unterrichtungspflicht an ihre Bürger. Ja, ich möchte auch nicht diese drei Fragen unbedingt an den Landtag oder an die Landesregierung stellen, sondern eine Anfrage zu dieser ganzen Thematik machen. Also wie sie so eine Antwortverpflichtung der Kommunen sieht und so weiter in die Richtung. Das könnte man auf jeden Fall in den Landtagen machen. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal hierum, aber das könnte man auf jeden Fall weitergeben und fände ich eine gute Sache, wenn das noch an höherer Stelle begleitet würde. Schickt ihr das über unsere TTIP-Mailingliste der Piraten, dann kriege ich das nämlich. Ja, sobald die fertig sind, kommt das. Ich denke, es wird noch 2-3 Tage dauern. Ja, okay. Danke. Gut, Dankeschön. Noch Anmerkungen, Frage? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zum Saarland. Ja, bei uns war nicht so viel los. Wir haben diesen Sonntag an einem Ostermarsch teilgenommen, haben uns dadurch auch wieder mal in der Öffentlichkeit zeigen können, hatten auch einen Infostand dabei. Ansonsten war halt Ostern. Das war's schon von mir. Dankeschön. Frage an Saarland? Keine Meldung, dann kämen wir zu Sachsen. Florian Burker, Sachsen-Anhalt, Mike, auch nicht da, Schleswig-Holstein. Kathi, dich hatte ich vorhin gehört. Ja, hallo. Wir haben am 31.05. in Neumünster das nächste Kommunalpiratentreffen. Das war ja im Februar beim letzten Mal sehr, sehr gut besucht und es war halt... ja, wie soll ich das sagen? Die Leute wünschten halt ein zweites Treffen abzuhalten und das wird jetzt halt am 31.05. stattfinden. Da hatte ich eine Lime-Survey-Umfrage gemacht, beziehungsweise eine Foodle und ja, freuen uns drauf. Des Weiteren kam der Vorschlag aus der Basis, eine Marina SH zu planen. Eventuell halt auch mit Beteiligung der Piraten aus den anderen Bundesländern. Die Planung übernimmt der Stadler alias Matthias Grünfeld aus Lübeck und wird seine Pläne dann beim Kommunalpiratentreffen vorstellen. Des Weiteren ist das G7-Außenministertreffen am 14.15. April in Lübeck. Da hoffen wir noch auf zahlreiche Menschen, die sich an der Demo beteiligen wollen. Und der Christian hat uns eingeladen, am 18.04. eine Landesvorstandssitzung Real Life in der LGS in Kiel abzuhalten. Ich weiß nicht, ist Christian noch da? Vielleicht kann er noch was dazu sagen. Also ich weiß nicht, wie das endgültige Ergebnis ist. Ich hatte zugesagt, ja, müsste Christian vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja, wir hatten verschiedene Ansätze im laufenden Jahr, unseren Wahlkampf zu planen. Also erstmal von der Timeline her, von der Struktur, das als Vorstandsbeschluss auch zu verabschieden und vorzustellen. Da gab es ein paar Versuche aus der Basis mit dem Ziel, die auf dem LPT vorzustellen. Das ist nichts geworden. Dann waren Leute aus der Fraktion dabei. Das ist nichts geworden. Und jetzt habe ich den Termin angesetzt am 18., weil ich ganz gern hätte, dass wir einen festen Zeitplan haben, damit jeder weiß, wann er sich wo beteiligen kann und wann die Deadlines auch sind, wann es halt vorbei ist mit Beteiligen. Dann wird ein Punkt abgeschlossen und dann ist er fertig. Das wird am 18. stattfinden. Dankeschön. Fragen dazu? Ja, folgende Frage. Ihr habt bei eurem letzten Landesparteitag einen Beschluss gefasst, gegen Ausrichtung Olympischer Spiele. Es ging ja um das Segelrevier in Kiel. Frage, gibt es Überlegungen, eine Olympia Hamburg zu unterstützen? Ich bin mit denen in Kontakt, könnt ihr mir vorstellen, dass die sich über eine Unterstützung aus Schleswig-Holstein von den Piraten freuen würden. Und ich glaube, dass in den nächsten Monaten das Thema Olympische Spiele in Hamburg an Fahrt aufnehmen wird und medial auch entsprechende Aufmerksamkeit finden wird. Es gab zum Landesparteitag diverse Anträge zum Thema Olympia. Einmal dafür, dagegen und so weiter und so fort. Und der Landesparteitag hat sich dagegen ausgesprochen. Wie das jetzt aussieht mit einer Beteiligung für die Olympischen Spiele in Hamburg, bin ich gerade überfragt, kann ich aber im Landesverband nachfragen. Das war jetzt ein Missverständnis. Es gibt einen Blogbeitrag auf eurer Website, dass die Piraten Schleswig-Holstein sich gegen Olympische Spiele ausgesprochen haben. Und die Frage war, ob ihr nicht die No-Olympia-Bewegung in Hamburg auch unterstützen wollt. Ach, die No-Olympia. Und ich hatte verstanden, die Olympia. Das wird es sicherlich geben. Aber ich frage nochmal nach. Bisher habe ich dahingehend nichts gehört. Das wird bestimmt diesen Monat nochmal Thema. Ich glaube, Ende des Monats sind die Entscheidungen, wer denn die Segelwettbewerbe austragen soll. Ne? Also ich kann da gerne den Kontakt, die Kontaktbrücke zu Null Olympia spielen, weil ich bin sozusagen privat damit involviert. Na, dann schick doch mal rum. Also E-Mail-Adresse hast du von Christian und von mir? Ja, soll ich den Kontakt herstellen? Ja, gerne. Also, wie gesagt, hast du die E-Mail-Adresse von Christian und von mir? Die E-Mail-Adressen habe ich ja. Ja, super. Dann freuen wir uns über den Kontakt. Ach, das ist ja heute richtig produktiv. Dankeschön. Noch weitere Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir mal jetzt zu Thüringen. Jan. Ja, aus Thüringen gibt es nicht viel zu berichten, also dass wir heute die Sozialberater unterstützen mit 200 Euro, aber das war es dann auch schon. Gut, dann wären wir mit der Folge durch, dann kämen wir jetzt zu Top 3 Themenbeauftragte. Die Berichte, da sehe ich MK, ich gehe mal davon aus, das ist Michael Kittlaus, oder? Richtig. Ich habe nur noch mal darauf hingewiesen, dass ich dabei bin, die Themenbeauftragte wieder ein bisschen enger zusammenzubringen. Da war ein Strohfeuer am Anfang, das ist verflacht, wahrscheinlich durch den Urlaub und durch die Arbeitsbelastung der einzelnen TBs. Ich bleibe aber am Ball. Das ist erstmal noch ein geschlossenes Bett, weil es da einfach nur um die Koordinierung der Themenbeauftragten geht. Und dann hatten wir ja, und das steht in 193, letztes Mal mitbekommen, dass einige Landesverbände die Themenbeauftragung neu vergeben. Wenn wir die, wie Hessen schon eingetragen hat, irgendwo mal sammeln könnten, dass wir dann einen Überblick kriegen, welche Themenbeauftragte in den Ländern sind, wäre das auch nicht zu verachten. Wenn alle die an Pirateninfo melden würden, dann hätten wir da eine Plattform. Michael, Vorschlag eventuell, wenn du da dranbleibst oder so irgendwas, wenn du das anleihst, dass wir das Ganze obere Tagesordnungspunkt Projekte mit einbinden, weil das ist ja eigentlich diese Vernetzung der Projekte und auch vielleicht diese Länderthemenbeauftragte, dass wir das oben in Richtung Projekte mit aufnehmen und am Anfang behandeln, wenn alle noch nicht ganz so müde sind. Alles klar, mache ich für nächste Woche fertig. Es geht um Themenbeauftragte für politische Themen, ist das richtig? Ja, analog zu den Bundesbeauftragten. Oder wenn ihr noch andere habt, immer melden, damit wir eine Übersicht kriegen, wer für was zuständig ist, dass man sich da auch koordinieren kann und nicht immer doppelt und dreifach arbeitet. Dass man sich einfach auch kennt. Wir haben im Prinzip überhaupt niemanden in der Richtung. Das Einzige, was wir haben auf politischer Ebene, ist die AG Politische Arbeit. Und deren Koordinator bin ich. Und das war's dann mit der Herrlichkeit in der Richtung bei uns im Saarland. Na, gut zu wissen. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zur Urheberrecht TTIP. Bruno, den habe ich nicht gesehen. Dann würden wir weitergehen zur Sozialpolitik. Gernot. Ja, nochmal schönen guten Abend zusammen. Okay, was gab's zu berichten? Wir hatten ja diese Osterkartenaktion gestartet gegen Altersarmut und ich hatte einen Antrag gestellt, dass zukünftig unsere Weihnachtskarten- und Osterkartengrußaktionen vom Bundesvorstand unterstützt werden sollten und nicht mehr das Sozialpiraten-Logo tragen sollten, sondern das Europasignet der Piraten. Ich habe dazu einen Antrag gestellt und ich habe heute die Nachricht bekommen, dass der Bundesvorstand diesen Antrag unterstützt und wir halt zukünftig diese Ostergrußkarten und Weihnachtskarten mit dem offiziellen Piratenlogo versehen können. Wie diese Karten aussehen, ich habe das hier im Chat, im Pet-Chat mal gepostet. Ihr könnt euch da die Karten mal anschauen, wie die aussehen. Ihr werdet sicherlich fragen, bringt das was, wenn man solche Osterkarten und Weihnachtskarten zu bestimmten politischen Themen versendet? Ich kann aus persönlicher Erfahrung berichten, ja, es bringt was. Ich habe vor Ostern rund 1000 Osterkarten verteilt, also auch eine Briefkastenaktion gemacht. Ich bin mit Leuten in Kontakt gesprochen. Es gab überwiegend eine positive Resonanz. Die fanden das halt gut, dass wir dieses Thema aufgreifen. Ich habe natürlich auf den Osterkarten auch einen persönlichen Gruß gestellt, also dass ich halt schöne Ostertage wünsche und einen sonnigen Frühlingsanfang. Aber das Wichtige, was ich geschrieben habe, damit das Ostereiersuchen für unsere älteren Mitbürger in Zukunft nicht zum Flaschenpfandsammeln verkommt, wäre ein Grundeinkommen eine echte Alternative. Diese Karten habe ich natürlich auch an Persönlichkeiten geschickt, wie zum Beispiel an unseren Bürgermeister, aber auch an die Presse. Und ich habe auch heute eine E-Mail von einem Redakteur von der Rheinzeitung bekommen. Er hat sich über diese Karte sehr gefreut und fand es ganz gut, was wir da so machen. Also kurze Rede. Also ich glaube, es bringt was, diese Osterkarten und die Weihnachtskarten zu verschicken. Und ich denke, das fände ich ganz gut, wenn andere Arbeitsgemeinschaften sich vielleicht mal diese Idee zu eigen machen und auch solche Karten vielleicht zukünftig erstellen, dass wir nicht nur im Wahlkampf mit den Bürgern in Kontakt treten, auch eben zu bestimmten Zeiten, wo das also passt. Also es muss natürlich, das Thema muss natürlich mit den Feiertagen irgendwie zusammenpassen. Aber da gibt es schon, denke ich, gute Schnittmengen. Ja, dann nochmal zu der Unterstützung, Wahlkampf in Bremen. Also ich habe eben war ja die Anfrage gestellt worden, wie sehen dann die Flyer aus. Ich habe hier die Links reingestellt. Der erste ist ein BGE-Flyer. Das ist allerdings nur für den ersten Aktionstag, weil der zweite, der neue BGE-Flyer noch nicht fertig ist. Und wir sind nicht ganz sicher, ob er dann rechtzeitig schon gedruckt wird. Und der zweite Flyer ist halt deine Rechte im Jobcenter. Ich habe das hier nochmal die Links reingepostet, damit ihr euch das auch selber nochmal anschauen könnt. Was jetzt wichtig ist, Leute, wir haben oder wir sollten 2600 Stimmen für die Piraten gewinnen in Bremerhaven. Wenn uns das gelingt, dann hätten wir die 5%-Hürde gemeistert und wir hätten einen Piraten im Bürgerhaus. Und was uns jetzt fehlt, sind einfach noch Leute, die mitmachen, die einfach diese Flyer-Aktion, 20.000 Flyer zu verteilen an den Haushalten, mitmachen. Und das ist jetzt nochmal mein Aufruf. Noch einmal, wir haben in Bremerhaven eine Unterkunft. Es steht uns ein Haus zur Verfügung. Wir bräuchten da keine Hotelgebühren über zu zahlen. Es gibt auch ein Budget, dass die Reisekosten erstattet werden. Also wer die Möglichkeit hat, am 18., 19., am 25., 26. und am 2., 3. Mai, also die übernächsten Wochenende, an dieser Aktion teilzunehmen, bitte meldet euch, wir brauchen jeden Mann. Ich denke, wenn wir 10, 15 Leute jeweils an diesen Wochenenden, es sind zwei Tage, wo wir das machen, zur Verfügung haben, dann können wir das schaffen. Und ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir das wirklich hinkriegen, alle Leute dazu informieren, dass wir diese Hürde, diese 2600 Stimmen auch kriegen. Und das würde für die Piratenpartei ein enormer Aufwind sein. Wenn dazu noch Fragen sind, dann meldet euch. Ja, danke Gernot. Noch Frage an Gernot? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir jetzt zu Gesundheit. Wolf-Dietrich Trenner. Ja, ihr wisst, ich wiederhole nicht gerne, was ich schon aufgeschrieben habe. Wenn irgendjemand Fragen hat, bin ich da. Jo, vielleicht ganz kurz in ein, zwei Worte. Es gibt ja einige, die hinterher einfach die Auszeichnung anhören. Wolf-Dietrich, willst du das machen oder sollen wir kurz das kurz anreißen? Gut, ich kann das machen. Ich würde es besser finden, wenn die Leute dann das Pad reingucken würden, weil dafür schreibe ich das, sonst schreibe ich in Zukunft nichts mehr und erzähle dann nur noch so, also nicht viel. Also es geht in der Gesundheits-AG hauptsächlich um die Frage Position zur elektronischen Gesundheitskarte. Die sich mit den Informationen seit 2005 beschäftigen, da nimmt der Widerstand dagegen ab, bei denen, die auf dem Sachstand von 2005 geblieben sind. Wie viele Initiativen auch, da bleibt es bei einer eher dogmatisch begründeten Ablehnung mit Ängsten, die mit der Sache wenig zu tun haben. Die aktuelle Gesundheitspolitik zieht weiter und an den Piraten vorbei mit den Themen nosokomiale Infektionen in Krankenhäusern. Da sterben jährlich zwischen 7.000 und 15.000 Leute dran. Das sind die eingestandenen Zahlen, die 7.000 von der Krankenhausträgerseite und die 15.000 von der Bundesregierung. Das Robert-Koch-Institut geht von 30.000 aus. Das ist also ein echtes Thema, wenn man sich das anguckt. Finanzierung der Krankenhäuser zeigt einen Fehlbedarf zwischen 5 und 9 Milliarden. 9 Milliarden ist die Schätzung der Krankenhauseigentümer. 5 Milliarden ist die Schätzung von Gesundheitsökonomen, die nicht interessenmäßig der Krankenhauslobby zugehören. Der Fehlbedarf ist da. Die Krankenhäuser hätten natürlich gerne eine Rückkehr zur Fehlbedarfsfinanzierung, wie das vor Einführung der DRGs war. Das wird aber nicht gemacht werden. Eine Blinddarm-OP ist in Schleswig-Holstein genauso viel wert in einer Universitätsklinik in Schleswig-Holstein wie in einem Kreiskrankenhaus in Bayern. Das ist also eins der großen Themen. Da geht es um die Verteilung von Geld. Kritisch bei den DRGs ist, dass sie nachjustiert werden müssen bei Extremkostenfällen, vor allen Dingen in Universitätskliniken. Da ist anscheinend eine Unterfinanzierung zurzeit. Viele niedergelassene Ärzte nähern sich dem Rentenalter, ist eins der großen Themen, das vor allen Dingen die kassenärztlichen Vereinigungen immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Problem ist, dass die ihren Praxiswert häufig vor 20 Jahren angesetzt haben für ihre Altersversorgung und heute die Praxis mit den paar Vorhängen und veralteten Geräten nicht mehr so fürchterlich viel wert ist und die jungen Ärzte das nicht bezahlen wollen, die geforderten Summen. So dass es also auf dem Land vor allen Dingen zu einer Verschärfung des Arztmangels kommen wird. Das wird dann Auswirkungen haben auf die Landflucht, auch älterer Bevölkerung, weil die natürlich auf ärztliche Leistungen mehr angewiesen sein wird. Was das dann in der Folge alles heißt, für welche anderen Politikbereiche, ist zurzeit noch nicht absehbar. Allerdings haben auch die anderen Parteien zu dem Thema eigentlich nichts im Rohr. Bei den Piraten wird immer noch nachgetragen in Fachkreisen, die Positionierung zu den Hebammen, da haben sich ja leider die Piraten in verschiedenen Bundesländern, vor allen Dingen da, wo sie in Landesparlamenten sitzen, nicht mit Ruhm bekleckert, weil sie der Hebammenlobby nachgelaufen sind und deren Argumente übernommen haben, ohne das mal sachlich zu überprüfen. Wenn man den Hebammen die Haftpflicht bezahlt, dann möchte jeder andere natürlich auch, dass die Haftpflichtprämien vom Staat bezahlt werden. Wohin das führt, kann man sich leicht ausrechnen. Das ist also ein völlig irrealistische Annahme, dass man das wird machen können. Das war es so im Prinzip. Die Frage ist, ob die Gesundheits-AG, die AG Gesundheit ist zurzeit inaktiv, ob die Gesundheitspolitik-AG sich mit den Themen dann auch beschäftigen wird oder ob wir da weiter so eher verharren in alten Diskussionen. Was mir lange nicht gelungen ist, da wäre ich dankbar für einen Hinweis, irgendwo im Programm soll eine Ablehnung der elektronischen Gesundheitskarte stehen. Ich habe das nirgendwo finden können. Ich wäre dankbar, wenn irgendjemand das weiß und mir dann auch wirklich mal konkret was sagen kann. Danke, das war's. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar bin ich selber einer, der noch keine elektronische Gesundheitskarte hat, aber auch mal zum Arzt musste zwischendurch. Und das ist natürlich eine ziemliche Lauferei. Ich bin ein bisschen unsicher, ob ich mir jetzt doch eine elektronische Gesundheitskarte besorgen soll oder nicht. Sind diese Befürchtungen, die es da ja mal gegeben hat, denn wirklich stark genug? Sind die berechtigt oder sollte ich mir eine Gesundheitskarte besorgen. Was meinst du? Gut, also ich kann zurzeit nur meinen persönlichen Rat dazu abgeben. Ich bin seit über 10 Jahren Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss und habe mir dazu meine Meinung gebildet. Ich habe eine elektronische Gesundheitskarte und ich würde auch jedem anderen empfehlen, den Einzelwiderstand, den es dagegen gibt, aufzugeben. Das kostet nur Geld und bringt nichts. Es gibt seit vielen Jahren das Gesetz für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte. Zurzeit enthält sie neben den Stammdaten, also Name, Anschrift, Geschlecht, Beruf, Versichertenstatus und ähnliches, nichts, vor allen Dingen keinerlei Gesundheitsdaten. Die Piratenpartei ist übrigens die einzige Partei, die fordert, dass Gesundheitsdaten auf der EGK gespeichert werden sollen. Das müssten wir dann vielleicht irgendwann fachlich mal glatt ziehen. So besonders sinnvoll ist das nämlich nicht. Nein, die EGK ist zurzeit überhaupt keine Gefahr. Sie ist ein besserer Mitgliedsausweis und eben mit dem Chip drauf. Okay, danke. Gut, danke schön. Noch Fragen? Ich hätte zu dem Beitrag eine Anregung, wenn ich darf. Wozu? Okay, es kam zwischendurch kurz die bundesweite Jahreszahl an Sekundärinfektionen in Krankenhäusern vor. Und die genannten Zahlen, die kann man noch besonders auch aus ÖA-Gründen ordentlich toppen. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V., die von bis zu 40.000 Fällen pro Jahr ausgeht, was auch dokumentiert ist. Und diese Zahl ist besonders in dem Kontext spannend, dass man dann mal die Straßenverkehrsopfer, die ungefähr ein Zehntel davon sind, dagegen stellen kann. Und die Terrorismusopfer, die sind nicht null, aber ich glaube, es gab vor 10 Jahren mal 2 Opfer an der US Airbase in Rhein-Main. Ja, dazu vielleicht ein kurzer Kommentar. Erstens, ich würde in der Öffentlichkeitsarbeit und in der politischen Arbeit vermeiden, jede Form von Aufrechnung von Toten gegeneinander, weil das sofort als Schuss nach hinten losgeht. Jeder Einzelne, der unnötig stirbt, ist einer zu viel, egal ob auf der Straße oder im Krankenhaus an Keimen. Davon abgesehen, es gibt 2 Hygienefachgesellschaften der Medizin. Du hast jetzt die zitiert, die durch besonders aggressives Marketing auffällt. Es gibt keine belastbaren Zahlen außer denjenigen des Robert-Koch-Instituts und die gehen von 30.000 aus. Und die liefern auch die Zahlen für das Bundesministerium für Gesundheit, das von 15.000 bis 20.000 immer spricht. Das Interessante daran sind ja nicht die absoluten Zahlen an Toten, sondern es geht ja hauptsächlich darum, dass die vermeidbaren Todesfälle auch wirklich vermieden werden. Also ich wäre an der Stelle ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und gehe auch aus von 15.000, weil ich mich da auf die Bundesregierung und auf das Bundesgesundheitsministerium berufen kann. Die Schätzung von 40.000 würde ich keinesfalls übernehmen, weil diese Fachgesellschaft keine Möglichkeit hat, diese Zahl wirklich zu verifizieren. Ja, gut, klar, natürlich. Sie ist dokumentiert, sie ist angegeben als Schätzung und somit nicht absolut belegt. Da bin ich bei dir. Ich bin auch bei dir, dass wir nicht mit Bodycounts argumentieren, sondern oder aber du hast vorhin mit Bodycounts argumentiert, deswegen habe ich sie mit eingebracht. Eigentlich spannender an diesen toten Zahlen ist, oder sie beginnen erst dann schön und schlau zu werden, wenn man sie ins Verhältnis bringt. Auch die 30.000 sind noch immer ungefähr 10-mal mehr als die Verkehrstoten und immer noch viel, viel, vielfach mehr als die Terroropfer. Und es wäre gut, wenn man, oder ich fände es gut, wenn man halt guckt, dass die, dass man solche Zahlen miteinander ins Verhältnis bringt. Und noch wichtiger finde ich, dass man Gegenbeispiele nennt. Und da gibt es auch einige, das sind vor allem, kenne ich da jetzt Niederlande und Schweden, die mRSA-Raten auch um Vielfaches geringer haben in den Krankenhäusern als wir, die auch wissen, dass sie bei uns so viel höher sind und deswegen deutsche Patienten in niederländischen Krankenhäusern erstmal pauschal immer in Quarantäne kommen, bevor mRSA-Freiheit bestätigt wird, dass man sagt, hier die Antibiotikagabe ist ein Problem, dass man wirklich sagt, hier muss man das besser machen und nicht, ihr seid schuld an so vielen Gräbern. Einverstanden, das ist gar keine Frage. Wenn ich Bodycount verwendet habe, dann bitte ich das nur intern zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich kann man solche Zahlen, also das wird einem auch schnell klar, wenn man die Nachrichten über vom Lufthansa-Absturz bis zu Ebola sich durchliest, dass diese Zahlen in Deutschland, also die nosokomialinfektions-Todesraten, viel zu hoch sind. Der Vergleich mit Schweden und den Niederlanden taucht deshalb relativ wenig in Fachkreisen, weil dort anders gezählt wird. Was man mit Sicherheit sagen kann, dass man in Deutschland für einen Betrag von ca. 50 Euro jeden, der ins Krankenhaus kommt, vorher screenen könnte auf die Trägerschaft von Nosokomialkeimen. Man müsste das ja vor allen Dingen vor der Einweisung machen, also im niedergelassenen Arztbereich, da wo die Einweisung ausgeschrieben wird. Und das könnte man machen für einen relativ überschaubaren Betrag und meines Erachtens müsste man das dringend tun. Wir haben allerdings auch fast jedes Jahr 1 Million mehr Krankenhausfälle. Gut, ich unterbreche das jetzt mal, weil es auch schon Stimme kommt hier. Obwohl Sven, wenn ich dich lese, wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich mehr Diskussion und weniger die Berichte. Ich habe das immer ein bisschen laufen lassen, aber ich denke, das ist eigentlich jetzt auch Thema gerade dann für die AG Gesundheit und so weiter, das kann man ja alles mitnehmen, ne? Kann ja dort dann auch in der Aufzeichnung nachgehört werden. Dann danke ich mal, noch Frage an Gesundheit, aber jetzt auch wirklich Fragen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Das ist schade. Wieso wolltest du nur Benny, dann mach. Ich hatte hier gerade mal in den Chat aus unseren Wahlprogrammen die Positionen mit der Ablehnung der Gesundheitskarte reinkopiert. Zur Information. Wir haben das gleiche auch nochmal in der 2009er Version. Gut, das als Info an den Themenbeauftragten, oder? Richtig. Danke ich dir, Danny. Okay, sonst noch zu dem Thema was? Gut, dann nicht, dann wären wir bei Umwelt. Bernd Schreiner ist im Urlaub. Entschuldigt. Bitte noch einen kleinen Moment eine Nachbemerkung. Gerne. Bei dem geposteten Link ist eine Ablehnung der elektronischen Gesundheitskarte nicht enthalten. Doch. Dann empfehle ich nochmal genaues Lesen. Okay, aber das lässt sich ja wahrscheinlich klären, ne? Darunter die verpflichtende elektronische Gesundheitskarte. Die Verpflichtung lehnen wir ab. In der derzeit geplanten Form. Ja, ich denke, das wäre dann ein Fall für den nächsten Bundesparteitag, dass man dort eventuell mal aus der AG Gesundheit dann Änderungsgeschichte reinkriegt, oder? Ja, mein letztes Ding habe ich noch kurz in den Chat gepackt. Ein Argument, was ich vorher nicht gesagt hatte, weil du das unterbrechen wolltest, aber bitte. Okay, dann wären wir jetzt bei Energiepolitik. Michael, das war schon. Der hatte vorhin schon darüber ausgeführt am Anfang, aus Zeitgründen. Dann kämen wir jetzt zur Landwirtschaft, da steht auch noch drin, nach einem Tag Urlaub noch nichts zu berichten von Birgit. Dann Asylpolitik, Leonie, scheint nicht da zu sein, Kultur und Medien. Datenschutz, Patrick Breyer. NSE, Jens. Quer, Michael Melter. Der neue Beauftragte, Freie Netze. Daniel. Simst. Der kann nicht, der muss länger arbeiten heute. Aber wenn wir schon bei Freie Netze, Freifunk sind, wollte ich mal sagen, wir haben vor 14 Tagen mal einen Aufruf hier gemacht in der Runde, dass alle mal aus den Ländern Erfahrungen mit Freifunk, Ansprechpartner, vielleicht anstehende Aktionen, also alles, was so zum Thema Freifunk in den Bundesländern aufgelaufen ist, mal an Vorstand@ zu schicken. Wir haben da leider nur 2 kurze E-Mails erhalten. Finde ich ein bisschen schade. Bei dem Thema kann man sicherlich noch mehr machen. Sven, wenn ich mich richtig erinnere, hat er mir damals gesagt, diese E-Mails sollte eigentlich das sollte über den Bundesvorstand laufen, oder? Ja, Vorstand@ ist was? Ja, gut. Ne? Ich frage bloß nach, ob du jetzt diese E-Mail-Adresse ansprichst. Ja, Vorstand@piratenpartei.de. Kurz dazu, das Thema ist überhaupt gar nicht tot. Zum Beispiel in Osnabrück, der nächste Stammtisch hat genau das zum nächsten Stammtischthema. Ja, es wäre gut, wenn wir halt Input von überall bekommen könnten. Das würden wir dann auch ganz gerne Daniel dann zur Verfügung stellen und mit Daniel entsprechend halt da weiteres planen. Aber man braucht halt auch mal einen Überblick und ich habe nicht gesagt, dass es tot ist. Gebe ich weiter, wenn ich es mitkriege. Danke dir. Okay, sonst noch was zu Freie Netze? Nur eine kurze Nachfrage. Das von uns, vom Saarland, ist angekommen, oder? Das ist so ein bisschen war am Untergehen irgendwie. Also ich habe die 2 Mails, die ich bekommen habe, da habe ich heute auch noch mal kurz einen Ping zurückgeschickt. Also solltest du dann irgendwas in deinem Postfach haben, wenn du das abgeschickt hast. Dann war es wohl nix. Also wir haben an Vortag eine Mailadresse letzten Endes, nee, eine Website geschickt, eine Webadresse, wo die ganzen, also die ganzen Freifunkstandorte im Saarland aufgeführt sind. Aber wie gesagt, also irgendjemand dann vom Bundesvorstand hat mich dann kontaktiert und hat gefragt, was er denn damit will. Und ja, irgendwie machte mir das den Eindruck, als ob dieses Vorstandort nicht funktioniert. Okay, dann werde ich mal auf die entsprechende Liste mal schreiben, dass dann jeder davon informiert ist. Kannst du mir ja vielleicht mal schreiben, wer dich kontaktiert hat. Okay. Schnell. Noch ganz kurz, also bei mir war es genau das gleiche wie beim Erich war es, glaube ich. Das war der Jan, glaube ich. Da wusste auch nichts mit richtig anzufangen und ich habe es erklärt und dann hat er mir dann erklärt, ich soll dann, wenn was an Vorstand geht, soll mir das dann auch mit einem Erklärbärtext hinzufügen, für was es überhaupt gemeint ist. Aber auf jeden Fall, das war der Jan. Ja, genau. Vielen Dank für die Info. Ich schreibe schon eine Mail an alle, die da im Ticketsystem sind. Okay, Sven, du klärst es, ne? Dann können wir ja vielleicht, und wenn da wirklich kein Rücklauf gibt oder sich das aufklärt, dann könnte man vielleicht nochmal den Vorschlag aufgreifen, den ich schon mal gemacht habe, dass man eventuell, wenn das dort nicht funktioniert über die Mailingliste, dass man sich was anderes überlegt. Okay, noch drei Netze, noch was? Dann wäre jetzt Bildung und Forschung, Michael Kittlaus, aber da steht auch nichts Neues da im Osterurlaub. Ansonsten Arbeit an den unten stehenden Dingen und die sind dann im Patch vermerkt. Will da noch jemand was dazu sagen? Michael? Nö, ist eigentlich nicht nötig, steht ja alles da. Das Einzige, was wir noch haben, ist halt die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion NRW, die immer weiter intensiviert wird, und mit der Monika Bieber haben wir dann eine sehr gute Vertretung im Landtag NRW. Aber ansonsten gibt es nichts Neues aufgrund der Osterferien. So, dann wären wir mit der Themenbeauftragten soweit durch und dann gibt es hier noch ein neue laufendes Projekt, Urheberrechtsreform. Soll jemand was eintragen? Wer möchte da dazu sagen, was sagen? Ja, das meiste steht da ja eigentlich schon. Es geht ja darum, dass die Urheberrechtsreform jetzt im Parlament in eine recht entscheidende Phase geht, zumindest der Berichtsentwurf von Julia. Am 6. und 7. Mai wird der federführende Juryausschuss über den Berichtsentwurf abstimmen. Da werden dann unter anderem auch Änderungsanträge eben beachtet oder eben nicht. Und dann ist am 10. Juni die Schlussabstimmung im Plenum und es geht halt darum, dass wir da noch ein bisschen Druck machen. Oder zumindest versuchen, Druck zu machen, unter anderem durch so eine Postkartenaktion, die Amelia vorgeschlagen hatte. Die Einzelheiten stehen da drin, wie man das machen könnte. Wichtig ist halt, dass da kein Parteilogo drauf ist, weil ja sonst die MDPs und die Mitarbeiter das direkt entsorgen und eben als Parteiaktion entlarven, und das wollen wir natürlich nicht, sondern es soll schon, wie es auch steht, so eine AstroTurfing-Aktion letztendlich sein, von echten Leuten, die sich da auch ein bisschen Gedanken drum gemacht haben. Der andere Punkt ist, dass ich immer noch auf einigen Webseiten der Landesverbände keinen Hinweis auf reformcopyright.eu finden kann, und da stehen halt einige wichtige Infos über diese Reform drauf. Die Seite wird von uns betrieben, von der Piratenpartei gehostet, und das wäre schön, wenn ihr darauf hinweisen könntet und da Werbung für machen könntet. Und als laufendes Projekt habe ich das eingetragen, weil wir das ja gerne nochmal zur nächsten Sitzung nochmal zur Wiedervorlage nehmen sollten. Und unter anderem darüber reden, wie Postkarten zu machen sind. Herr Preis, ich habe Sie gerade gesagt. Wenn Fragen sind, gerne. Jemand Frage dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Flo, im Fall der einzelnen Landesverbände, vielleicht der gleiche Hinweis wie an Olaf, einfach mal direkt an die einzelnen Vorstände der Landesverbände nochmal einen Hinweis per E-Mail schicken oder so. Ja. Ja, das kann man natürlich machen. Aber ich dachte halt, dass so eine Sitzung hier Team Polgef die politischen Geschäftsführer der Landesverbände vereint, und das ist ja irgendwie so eine Art politisches Geschäft. Und deswegen dachte ich, ich erwähne es hier einfach mal. Aber klar, ich kann ja auch gerne noch ein Schreiben aufsetzen. Ja, Flo, das ist ja, aber du siehst ja, manche Könige, man erreicht nicht alle. Und deshalb ist es auf zwei Wege meistens etwas günstiger. Und ich denke, das können wir nächsten Montag dann auch in der Strategie nochmal gucken, dass wir das dann auch wieder auf den Punkt von dir dann auch unter die laufenden Projekte oben mit reinnimmt, dass man das dann auch weiter verfolgt und dass man das dann auch zum Abschluss, beziehungsweise ich denke, das mit der Pushkarte ist gar nicht so schlecht, dass man da sich nochmal weiter Gedanken drüber macht. Nochmal eins dazu, aber es kann halt zum Beispiel auch nicht sein, unsere Europaabgeordnete macht da was, wir haben diese Reform Copyright EU Homepage und die wird nur von den Briten beworben, ist natürlich schon ein bisschen komisch. Und das Thema wird sicherlich nochmal hochkommen, ne? Das wird nicht lange dauern, Anfang Mai. Und es wäre natürlich schön, wenn bis dahin die Landesverbände auch auf deren Homepages halt einen Banner haben. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, eins zu gestalten, dass man das leicht zur Verfügung stellt, damit das halt präsent ist, wenn das Thema wieder hochkommt. Sven, Vorschlag von mir, ich bin sowieso in Weimar auf dem Pressetreffe. Das wäre genau dort, wäre das ja vielleicht Social Media Umgang. Ich glaube, du bist ja auch dort, ne? Dass man das da auch in einer Geschichte sich darüber Gedanken macht, wie man solche Dinge eben auch besser verknüpft. Also die Landesverbände mit dem Bundesverband, die Webseitegestaltung und das Ganze. Ja gut, gerne. Ich bin zwar sehr wahrscheinlich nicht da, aber kannst du ja trotzdem da machen. Kein Problem. Kein Problem, dann nehme ich das mal dorthin mit, weil ich bin mit größter Wahrscheinlichkeit dort. Weil es ist halt weit weg von mir. Ja. Okay, dann wären wir so ziemlich am Ende. Oder gibt es noch irgendjemand, der noch was beitragen möchte? Ich? Dann immer zu. Ja, ich möchte eigentlich hier so eine Werbeminute einlegen für pirateninfo.de. Das ist eben schon mal wieder aufgefallen, wo Ansprechpartner gesucht wurden. Und ich würde euch also alle herzlich bitten, in eure Landesverbände nochmal einzutragen oder weiterzutragen, dass sich ja einige da zur Verfügung gestellt haben, pirateninfo.de für ihre Landesverbände sich beauftragen zu lassen. Das hat allerdings sehr nachgelassen. Es kommen zu wenig Infos aus den Landesverbänden und es wäre doch schön, wenn ihr eure Termine von Landesparteitagen, Veranstaltungen und sonstigen, eure Beauftragten, eure Vorstände und alles an pirateninfo.de melden würdet. Da gibt es eine Mailingliste, die braucht ihr eigentlich nur an team@pirateninfo.de zu schreiben und alles wird dann eingetragen. Wenn ihr selbst noch Leute auftreiben könnt, die für euren Landesverband selbst da eintragen möchten, sollen sie sich auch melden an der gleichen Adresse, die können dann freigeschaltet werden. Es steht jetzt halt ein bisschen auf der Kippe, ob die Seite halt weiter betrieben wird, weil zu wenig Aktivität angeblich da ist, wohl der Kalender wird gepflegt, die Ansprechpartner werden gepflegt. Und wie gesagt, ich möchte euch nur noch mal ans Herz legen, dass da ein bisschen Werbung für gemacht wird. Danke. Dankeschön. Frage nochmal. Jo. Also, ich habe von dieser Seite Pirateninfo schon mal gehört. Ich war da irgendwann auch schon mal drauf. Nur wenn ich Informationen suche über diese Partei, dann suche ich viel gezielter und suche an ganz anderen Stellen, aber nicht bei Pirateninfo. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich bin jetzt so ein Themenbeauftragter mal oder und mache irgendeine Veranstaltung oder so, plan das, dann komme ich A, also jetzt hier in diese Polgef-Runde, B, schreibe ich eine Mail an meinen Landesverband, damit der das irgendwie auf seine Website packt, C, schreibe ich eine Mail an den Bufo, damit der das auf die vielleicht auch auf der Bundeswebseite bewirbt. D, schreibe ich eine Mail an Pirateninfo, um das auch da nochmal zu veröffentlichen. D, E, schreibe ich bei Google Plus vielleicht nochmal was. F, bei Facebook. Also ich weiß immer nicht, es ist ja eine grundlegend nette Idee, aber wir haben so viel Informationsredundanz und dann aber auch irgendwie immer unklare Informationen. Und ich würde, wenn ich irgendeine... Also ich würde auch nicht immer alles irgendwie treffen und nutzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zielführend ist, wenn man immer weitere Info und was weiß ich Sachen aufmacht. Weiß ich halt nicht. Das ist ja halt genau der Zweck dieser Seite, dass das eben irgendwo mal gebündelt ist, anstatt jeder irgendwohin 20 Mails schreiben muss. Wie hoch ist denn so der Traffic auf eurer Seite? Wie viele Zugriffe habt ihr denn da so? Das wird ja sicher mit erfasst. Kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich jetzt keinen Zugriff, das macht der Christoph Zerbe und ob der trägt, ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht. Ich kann halt nur von mir persönlich sagen, dass halt die meisten, die mitbekommen haben, dass ich da eintrage, mich jetzt persönlich anschreiben und dass da halt schon noch Nachfrage ist und dass auch sehr viel Informationen schon da vorhanden sind. Nur man kann halt nur eintragen, was kommt, und wenn nichts kommt, kann man auch nichts eintragen. Und es soll halt eben einfach mal eine Plattform werden, die es bündelt hat, dass jeder überall sucht. Ja, auch zum Beispiel Sachen aus dem Wiki dort verlinkt. Man kann das durchsuchen. Die ganzen Ansprechpartner mit ihren Mailadressen und stehen drin, die Themenbeauftragten stehen drin, wenn von den Ländern noch mehr genannt würden, würden die auch drin stehen. Also ich kann es halt nur empfehlen. Ja, wir sollten, das ist eigentlich, ist das eine Grundsatzdiskussion. Wir sollten uns halt eigentlich mal Gedanken darüber machen, diese ganzen vielen Wege zu entschlacken. Und vielleicht bleibt Pirateninfo übrig, aber so ist es, da muss ich Solzken einfach recht geben, nur noch ein Weg mehr. Und das ist eher ein Schritt in die falsche Richtung. Gut, ich denke, das wird wahrscheinlich auch in Weimar denn mit Thema sein. Ansonsten müsste man das dort auch mit zum Thema machen. Naja gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Pressegeschichte, ne? Das ist auch die Informationsverwaltung intern, ne? Zu Kampagnen. Ich meine, wer von uns kennt den Spruch nicht, versteck's im Wiki. Es ist schon, der Gedanke dahinter ist schon gut, aber jedes dieser Portale benötigt halt Infos, ja, und man kann jetzt sagen, ah, das ist doof, ich habe jetzt 5 Wege, ja gut, wenn man diese 5 Wege halt auch aufrecht erhält, ist man selber schuld, man muss halt dann auch irgendwann vielleicht mal einen Cut sagen und okay, Wiki verlinken wir jetzt auf Pirateninfo, die Seite, wo jetzt bisher die Beauftragten standen, ne, das ist ja jedem freigestellt. Ja, man kann. Das Problem ist halt an der Stelle auch, dass ich sowohl bei den Webseitenteams als auch beim Social Media Team als auch vermutlich, ja, ich habe es auch kürzlich jetzt zwar auf Twitter ja ein bisschen bei dieser Pirateninfo-Sache, wir haben überall zu wenig Leute. Wir haben nicht die Ressourcen, um zigtausend Millionen Infoportale und Co. zu pflegen. Und ich denke, wir sollten das doch mal versuchen, ein wenig zu fokussieren auf gewisse Bereiche und zu gucken, dass wir zumindest an einzelnen Stellen mal wieder ausreichend Leute bekommen. So, weil sonst ist es alles so halb gepflegt, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Da würde ich mir mehr Konsolidierung irgendwie vielleicht derzeit zumindest, weil wir derzeit halt da bezüglich der Ressourcen eingeschränkt sind, würde ich da eher weniger und dann gut als mehr und dann ja eben nicht so gepflegt machen. Da möchte ich noch einwerfen, dass pirateninfo.de offenbar mit ausgeschaltetem JavaScript nicht erreichbar ist. Das heißt, Leute, die das aushaben, finden da gar nichts. Barrierefreiheit wäre dann auch noch ein Thema, das man ansprechen müsste. Das kann ich gerne mal an den Christoph weitergeben. Aber Marisa, bitte versteh das jetzt nicht persönlich, das ist überhaupt nichts gegen dich, aber weil du gerade hier die Pirateninfo-Seite gebracht hast, bitte nicht falsch verstehen. Ich nehme es nicht persönlich, aber ich finde halt genau das, was du sagst, beweist, wie nötig das ist, dass so ein Portal für alles da ist, wo halt gebündelt und gesammelt wird, anstatt dann jetzt zu sagen, okay, die jetzt da arbeiten, gehen jetzt an die Webseite. Bringt doch nichts. Ja, vielleicht nochmal die Sache vom Klausch aufbringen. Kriegen wir das eventuell in Weimar besprochen? Ja, ich also wie gesagt, die zwei Themen wäre dann von Flo und von Ding, wäre ich gucke, dass ich die vielleicht in Weimar irgendwie unterkriege. Ne? Ich weiß nicht, Olaf, wie sieht's dort aus? Du hörst ja gerade mit, ne? Entschuldigung. Okay, danke. Wir haben alle Slots soweit voll, aber es kann sein, dass vielleicht jemand ausfällt oder es Bedarf gibt, an einem Punkt wirklich etwas länger darüber zu diskutieren. Wir sind da flexibel. Ich möchte das auch explizit etwas flexibel handhaben, also mich nicht stringent an diese Zeitschiene halten, die ich ausgearbeitet habe. Wenn ich merke, wenn wir uns darüber einig sind, okay, hier haben wir wirklich das Problem identifiziert, welches auch immer, dann werden wir das ausdiskutieren, bis wir eine Lösung haben. Das muss sein, weil wir nämlich an einem Punkt angelangt sind, wo wir so nicht weiterarbeiten können. Und wenn es hier beispielsweise ein wirklich wichtiges Thema gibt, nämlich mehrere Portale sind nebeneinander und werden unterschiedlich genutzt, dann ist das ein Kommunikationsthema und muss behandelt werden. Also ich möchte es gerne auf der Agenda haben. Danke. Ja, nee. So, jetzt danke. Ich würde nochmal gerne auf das zurückkommen, was Sven eben gesagt hat. Ich fand den Gedanken eines Informationskonzepts tatsächlich sehr interessant und ich bezweifle, sonst möge man mich jetzt hier, hier sind ja einige, die auch in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind, gibt es ein wirkliches Informationskonzept, was jetzt zum Beispiel sagt, unsere Webseite soll mehr für unseren Auftritt nach außen hin an unsere Wähler dienen und gehen und diese Pirateninfo ist primär für den internen Gebrauch, damit Piraten ihre Infos finden oder ist die auch für Öffentlichkeitsarbeit gedacht? Also gibt es überhaupt ein strukturiertes Konzept und eine Struktur in dieser Informationsweiterleitung oder ist das einfach so ein Wildwuchs, der irgendwie historisch so entstanden ist? Also Pirateninfo war auf jeden Fall primär intern gedacht, ist aber so aufgebaut, dass es halt auch, wenn man von außen drauf stößt oder wenn jemand mitbekommt, das gibt es, auch für extern nutzbar ist. Ich kann mich an ein Barcamp erinnern. Ich meine, es wäre vor anderthalb Jahren gewesen, da ist das Konzept erstmal vorgestellt worden. Und ich meine auch, dass wir es in einer Marina Kassel mal, oder es war zumindest in Frankfurt am Main in der Jugendherberge, da haben wir nochmal drüber gesprochen und haben das zumindest mehrheitlich dufte gefunden, was Pirateninfo zu leisten in der Lage wäre. Die Frage, die Solzgen jetzt aufgeworfen hat, ist hier nicht komplett zu behandeln, denn es fehlen wichtige Repräsentanten, die dazu Auskunft geben könnten, wie das möglicherweise aussieht, zum Beispiel Anita oder Monopol. Anita hat etwa in den letzten 2 Wochen einen Newsroom lanciert, der auch für Pressearbeit eben da ist. Wie das jetzt insgesamt, also in das Gesamtkonzept passt, das müsste mit ihr dann auch diskutiert werden können. Also wir können hier nicht abschließend darüber befinden. Das war auch, glaube ich, gar nicht jetzt Zielsetzung hier und ich gebe dir da recht, ich denke auch nicht, dass wir das können, aber alleine, dass Marisa sagte, ursprünglich war es für intern gedacht, jetzt geht es. Es kann aber auch von extern genutzt werden, haben wir also jetzt schon mal eine redundante Datenhaltung auf Pirateninfo und auf der Bundeswebsite, die ja auch eher nach außen gehen soll. Halte ich für schwierig, dann sollte man tatsächlich sich vielleicht mal vom Grunde nochmal über dieses Konzept, was es vielleicht gibt oder auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht thematisiert man das tatsächlich in Weimar nochmal oder stellt das nochmal vor, wie es gedacht ist, weil ich sehe da derzeit noch nicht wirklich irgendwie eine schlüssige Struktur, aber mag mein Problem sein. Ach, das wird noch viel schöner. Das wird noch viel schöner, wenn die einzelnen Arbeitsgemeinschaften eine Subdomain, beziehungsweise einen Blog als Subdomain für ihre Arbeit bekommen, weil dann wird da nämlich die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften noch versteckt und ohne automatisierte Synchronisation bzw. Syndikation wird das dann nicht mehr zustande sein. Ja, aber man kann die Pirateninfo.de überhaupt nicht mit der Webseite vergleichen. Das sind total unterschiedliche Dinge. Die Pirateninfo.de ist einfach ein Informationsportal. Das kann durchsucht werden, da werden Links gesetzt. Das hat keinerlei Wirkung wie die Webseite. Das ist total unterschiedlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt, das zu vergleichen. Also ich muss jetzt auch mal kurz eine Lanze brechen für Pirateninfo.de. Ich weiß, dass es die seit anderthalb Jahren gibt und wie ich damals noch Queerbeauftragter war diese Seite eine Riesenhilfe gewesen, weil ich jeweils immer rausfinden konnte, wer ist jetzt wo irgendwie bei den Piraten, hat was zu sagen, wie erreiche ich ihn, weil da ist ja Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Twitter-Account, alles hinterlegt, was du dir sonst im Wiki mühsamst zusammensuchen musst. Und hier hast du auch gleichzeitig ein Bild dafür. Über die Aktualität, da kann man streiten, da müsste man die zwei Beauftragten dazu selber fragen. Das ist einmal Sasa Rabe und Christiane Schinkel. Aber ansonsten ist das eine der besten Quellen, um rauszufinden, wer wo was zu sagen hat und wie man ihn am besten erreichen kann. Inklusive aller Termine, die dort auch aktualisiert werden, um nachzuschauen, wo bei den Piraten demnächst irgendetwas stattfindet. Das musst du dir auch mühsam entweder aus Twitter raussuchen, du musst die Leute anschreiben, wenn du weißt wie, oder sonst etwas. Also die Pirateninfo-Seite ist eine der besten Seiten, die ich bei den Piraten zur Informationsbeschaffung bisher gesehen habe. Ich denke auch, es geht nicht unbedingt nur um diese Pirateninfo-Seite. Das Problem ist ein grundsätzlicheres. Wir sollten uns mal Gedanken machen, wie wir das ganze Ding auf die Beine stellen wollen. Und die Pirateninfo kann durchaus ein Teil davon sein. Aber was wir momentan machen, ist irgendwie Flickwerk. Das ist so Wildwuchs zusammengewachsen und jetzt wird einfach jeder hält da irgendwie sein Baby noch am Laufen und da muss mal was passieren. Das muss einfach ja, bisschen vernünftiger sein. Richtig, Erich. Warte mal, ich unterbreche das mal ganz kurz, weil erstens mal, ich denke, hier in der Sitzung, das wird auch, weiß ich, manche bis 22 Uhr zu lang, auch für die Aufnahme. Nummer eins, Flo hat es vorhin schon mal schön zusammengefasst, es gibt einfach kein Gesamtkonzept. Ne? Und wir kommen jetzt ja gerade drauf, dass es das wirklich nicht gibt. Erich hat es gerade anders noch ein bisschen ausgedrückt und ich sehe das auch so ähnlich. Und ich denke, da ist aber genau Weimar, ist da ein richtig guter Punkt dafür, habe das unter schon auch eingetragen. Olaf hat ja auch schon dafür plädiert, das zumindest in Weimar irgendwo in die Agenda mit einzubinden. Ich denke, das ist einer der Knackpunkte und das wird sich in Weimar auch in der Form rausstellen. Ich denke, dort wird genau über solche Sachen natürlich diskutiert werden. Navigo, du wolltest jetzt noch was sagen? Ja, du hast das eigentlich abschließend gesagt. Ich denke, es weiß jeder, dass redundantes Arbeiten ein großes Problem ist. Aber redundantes Arbeiten kann man nicht dadurch verhindern, indem man einfach was abschaltet, bevor man nicht andere Strukturen geschaffen hat. Und das ist das große Problem. Und ich muss einfach sagen, ich habe heute mehrere Sachen verschickt an verschiedene Vorstände. Da war mir Pirateninfo eine große Hilfe, da ich nämlich auf einer Seite alle Ansprechpartner aus den Vorständen hatte, die ich mir sonst mühsam hätte zusammensuchen müssen. Gut, wir werden das auch mal so mitnehmen. Ich würde jetzt gerne, weil es ist 22:01 Uhr, wir sind jetzt seit zwei Stunden hier, die Sitzung abschließen. Auch nochmal vorhin auch im Bereich Gesundheit habe ich ein bisschen die Diskussion auch abgewürgt. Aber ich denke, über diese beiden Themen kann jetzt hinterher noch ausgiebig oder wer Lust hat, noch drüber diskutieren. Aber ich denke, soweit was die PolGEF-Runde betrifft, ist das jetzt, glaube ich, ausreichend Information, sonst sind die Leute ja nur überfrachtet, meiner Meinung nach. Ne? Dann würde ich jetzt gerne die Sitzung schließen, wenn niemand was dagegen hat. Ansonsten können wir gern auch weiter diskutieren. Ich muss bloß dazu sagen, ich muss um 22.30 Uhr immer vom Bahnhof abholen, also hätte ich bloß noch bis dort nach Zeit für die Moderation. Also, letzte Wortmeldungen für die Aufnahme. 3, 2, 1. Keiner. Gut, dann mache ich Abmoderation. Herzlichen Dank für alle Teilnehmer. Waren wieder mal zwischenzeitlich annähernd 50. Die ganze Sitzung war heute meiner Meinung nach recht produktiv, wenn auch über ein, zwei Themen länger diskutiert worden ist. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich bedanke mich teilweise bei den Leuten, die hier mit beim Protokoll mitgeholfen haben, bei Jan für die Aufnahme und schließe die Sitzung um 22.03 Uhr. Jan, du kannst die Aufnahme ausmachen. Ich glaube, du weißt auch, wie du die dann ins Krähennest hochlädst. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.